Transparenz für die Ohren. Jo, dann sind wir sogar pünktlich. Dann darf ich erstmal alle Zuhörer und alle Beteiligten, alle Moderatoren und vor allen Dingen alle Kandidaten begrüßen zum Kandidaten-Mumble für den Bundesvorstand 2017-2018, zweiter Teil. Heute Donnerstag, der 19. pünktlich um 20 Uhr. Ich wünsche euch, uns, gute Unterhaltung, viel Spaß, viele interessante Antworten, viele interessante Fragen und vielleicht auch jede Menge neuer Erkenntnisse. Ja, und wenn wir von Fragen sprechen, wir sind die mit den Fragen. Das ist einer der alten Slogans der Piratenpartei, das waren wir bisher immer. Jetzt muss man sich die Frage stellen, ob nicht nach der Bundestagswahl und auch nach der Niedersachsenwahl am vergangenen Wochenende nicht möglicherweise alle Unklarheiten beseitigt, sprich alle Fragen beantwortet wurden. Wir werden darüber sprechen heute mit Bastian, mit Dorle, mit Eskap, mit Lilly und mit Petra Stoll. Wir werden zwei Tage vor dem Bundesparteitag in Regensburg den Kollegen und Kolleginnen oder andersrum den Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit geben, nochmal sich vorzustellen für den Bundesvorstand. Den Zuhörern natürlich die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, sowohl während der Veranstaltung als auch im zweiten Teil in der sogenannten oder auch Schnellraterunde, die wir diesmal auch wieder machen werden. In jedem Fall ist die Beteiligung der Zuhörer, die Beteiligung der Basis erwünscht. Und Basis sind wir im Prinzip auch selber. So, gehen wir mal zum Parteitag ein bisschen näher ran. Wir haben Halloween, steht auch unmittelbar vor der Haustür. Und an Halloween gibt es dann auch immer wieder untote, uralte Geister, die immer wieder neu belebt werden, die dann auch nochmal durch den Raum schwirren. So möglicherweise Beo, Online-Parteitag oder SMV, Liquid und ähnliche Konzepte. Ich denke, wir werden genug Zeit haben, drüber zu reden heute. Wir haben die gleiche Struktur wie beim letzten Mal. Es wird vier Blöcke geben zur Person, zum Amt, zur Partei und dann zur Politik, inklusive, wie gesagt, der etwas dynamischen Schnellraterunde. Wir gehen direkt rein, fangen mit der Person, mit der Vorstellung der Person an und machen das wie beim letzten Mal von oben nach unten. Und der erste in der Reihe ist Bastian BB. Hallo Bastian, du bist dran. Immer ich zuerst. Erstmal schönen guten Abend allerseits. Ich bin ja ganz Feuer und Flamme für diese Runde und soll möglichst wenig sagen, glaube ich, 3 Minuten oder so, ne? Seit 2009. Geht durchaus kürzer, Bastian. Ja, genau. Seit 2009, Mai, bin ich in dieser schönen Partei. Das ist jetzt doch deutlich 8 Jahre her. Ich begleite die Partei in verschiedenen Funktionen seitdem und aktuell bin ich erster Vorsitzender von Potsdam, das ist die Landeshauptstadt von Brandenburg und das sollte sich auch umgesprochen haben. Bundesdatenschutzbeauftragter, das hat aber mit politischen Funktionen äußerst wenig zu tun. Außerdem habe ich eine Medienplattform namens Pirates on Air gegründet, die hoffentlich den Zuspruch mal bekommt, die sie haben sollte. Warum kandidiere ich hier zum ersten Vorsitzenden? Das ist eine Kandidatur aus Notwehr, besonders deswegen, weil mir das Ergebnis der letzten Grillrunde überhaupt nicht gefallen hat. Nach dem Motto, alles soll bleiben, wie es ist. Keiner muss was dazu sagen, was irgendwie schiefgelaufen ist. Was sollten wir in der Zukunft machen? Habe ich dann Konzept und dergleichen mehr. Und wie gesagt, wenn man mir zuhören möchte heute, ich habe ein bisschen was zu bieten und freue mich wahnsinnig auf diese schöne Runde. So will ich es erstmal belassen. Ja, vielen Dank, Bastian. Die nächste in der Reihe ist die Dorle. Dorlo, grüß dich und du bist dran. Hallo, schönen guten Abend nochmal, auch an die Zuhörer, die da zahlreich da sind. Ich bin die Dorle, eigentlich Dorothea Weinlich, aber kürzer ist Dorle. Ich bin bei der Piratenpartei Mitglied seit September 2013. Bin dann Schatzmeister geworden im Dezember 2013 im KV Traunstein. Ein Jahr später dann stellvertretender Schatzmeister im Landesverband Bayern. Und auch bin auch Schatzmeister im Bezirksverband Oberbayern, weil wir ja 7 Bezirke haben in Bayern. Und dann Bin ich seit letztem Jahr, seit der Geldpirat dann nicht mehr angetreten ist, bin ich erster Schatzmeister in Bayern. Wir haben ja auch noch einen zweiten Schatzmeister, einen Stellvertreter habe ich noch. Ja, und irgendwie habe ich mir gedacht, der Dota hatte mich mal angerufen, ob ich vielleicht Lust hätte, im Bund mitzumachen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, ich kandidiere mal und schauen wir mal, ob ich gewählt werde. Vielen Dank, Olle. Der S-Cup ist der nächste in der Reihe. Ja, hallo, ich bin S-Cup, wie gesagt. Mein echter Name ist Tobias Stenzel. Ich bin jetzt seit 2009 in der Partei, war erstmal ein bisschen als Basisgurki unterwegs und habe seitdem alle möglichen Aufgaben übernommen. Eigentlich zu viel. Ein paar wichtige Sachen. Ich war bei der Bayern IT seit 2012, habe mich dort um Discourse und Redmine gekümmert und um BPT-Arguments, als es das noch gab. Bin jetzt seit 2012 im Bezirksvorstand Oberpfalz, wo auch unser schöner Parteitag stattfinden wird. Habe mich dort vor allem um die interne Vorstandsorganisation gekümmert, um IT und Verwaltung. So, seit 2013 bin ich jetzt damit beschäftigt, an diesem Gespenst namens Basisentscheid zu arbeiten. Das mache ich eben seit 4 Jahren und werde das auch weiter tun. In der Piratenpartei Schweiz kümmere ich mich um die Einführung von Televotia, was man aber im Prinzip mit Bio gleichsetzen kann. Das ist nur im Prinzip ein Markenname für Bio. Und ich bin mittlerweile auch Bundesbeauftragter für den Bio und in der Antragskommission. So, zu mir noch, ich bin 31 Jahre alt, habe Informatik studiert, bin Softwareentwickler, gehöre dem LV Bayern an und ich fahre viel mit dem Zug. Ich habe die Bahn getrunken. Genau, und mein wichtigstes Thema für die Amtszeit wird definitiv der Bio sein. Das müssen wir unbedingt umsetzen. Das brauchen wir. Der Bio wird die Partei nicht retten, aber ich denke, wir müssen das unbedingt tun und mehr Ressourcen reinstecken und alles dafür tun, dass es nächstes Jahr zum Laufen kommt. Entweder ist das an mir vorbeigegangen, aber du kandidierst für welches Amt? Ja, das Wichtigste habe ich vergessen. Genau, ich kandidiere als stellvertretender Generalsekretär und als zweiter stellvertretender Generalsekretär. Alles klar, vielen Dank dir. Die nächste in der Liste, die Piraten-Lilly. Lilly, your turn. Ja, ich bin Lilly, auch seit 2009 bei den Piraten, war vorher, also bin ich auch jetzt noch beim Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. Das ist auch so die Ecke, über die ich zu den Piraten gefunden habe, weil das ist so ein Grundthema, so Überwachung, Sicherheit, Freiheit, was, glaube ich, so mich politisch prägt. Ich war hier in Leipzig, also ich bin aus Leipzig, also nicht ganz aus Leipzig, aber sagen wir mal schon angeheiratetes Leipzig quasi. Also schon fast 20 Jahre hier. Und habe hier auch den Piratenstammtisch mit aufgebaut und auch den Kreisverband mitgegründet. Ansonsten ist so das, was ich gut kann, so Kommunikationsgedöns, Presse, Öffentlichkeitsarbeit, also so ein bisschen Außendarstellung in der Richtung und habe das bei den Piraten eigentlich auch immer gemacht. Meistens in hintergründig beratender Funktion, indem ich Leute freundlich in den Hintern getreten habe, wenn Pressemitteilungen nicht so super geschrieben waren, auf dass es das nächste Mal besser ist und wir besser ankommen. Ansonsten Kontakte zur Presse aufgebaut etc. Seit Ende 2014 bin ich Stadträtin in Leipzig und seitdem auch damit durchaus beschäftigt, unsere Kommunalpiraten irgendwie zusammenzuhalten, zum Beispiel indem ich beim Städtetag für uns dort Treffen organisiere, damit wir eben auch sichtbar bleiben. Ich kandidiere zum politischen Geschäftsführer für den Bundesvorstand. Ja, und meine Idee, was es in welche Richtung es da gehen soll, wäre auch eine Konsolidierung unserer Pressekontakte, dass wir dort mal wieder eine stabile Basis haben, richtig, die jetzt also ja aufgebaut wurde im Bundestagswahlkampf, damit wir die nicht wieder verlieren und für den Europawahlkampf auch haben und bereit haben. Und die zweite Sache, wo ich mich durchaus drum kümmern wollen würde, wäre, dass wir eine ganz geordnete, ganz präzise, für jeden durchschaubare Struktur haben, was Programm beziehungsweise Programmerstellung betrifft, damit halt auch jeder, also auch die Basisgurken sozusagen, jeden Tag einfach mit dem zufriedenen Gefühl nach Hause gehen, dass sie unser Programm kennen, dass sie es erklären können, dass alles zueinander passt und da eben auch total gewappnet sind, wenn die nächsten Wahlkämpfe kommen. Vielen Dank, Lilly. Dann hätten wir die Petra. Petra, bitte sehr. Die Petra Stoll. Hallo. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du hast nicht zugehört oder du versuchst was zu sagen. Man hört dich nicht und man sieht auch keinen roten Mund aufleuchten. Möglicherweise könntest du kurz mal deine Technik überprüfen oder gegebenenfalls was in den Chat schreiben. Nichts zu hören, nichts zu sehen. Ich schlage vor, du gehst erstmal zum Papagei, bringst deine Technik in Ordnung und wir holen das nachher nach. Ich schieb dich mal da runter. Da kannst du in Ruhe dein Audio testen. Okidok, dann müssen wir das überspringen und der eine oder andere hat jetzt schon gesehen, dass wir noch eine weitere Person hier auf dem Podium haben, nämlich der oder die Ender-Taste, zumindest mal mit dem Nick Ender-Taste, ist aber ein der. Und der Ender-Taste hat sich kurzfristig überlegt, dann doch noch für den Bufo zu kandidieren. Wir finden das gut, je mehr Auswahl, je mehr Kandidaten, umso besser. Das kann zumindest nicht schaden und wir haben auch kein Problem damit, ihm jetzt seine Zeit zu gewähren und ihn hier in die Runde mit zu integrieren. Und von daher bist du jetzt dran, Ender-Taste. Ja, danke. Zu mir erstmal. Ich heiße Christoph Grüner, komme aus Baden-Württemberg. Meine Erfahrung bislang beschränkt sich auf etwas Wahlkampf und den Kreisvorstand. Das ist einer der Kreisverbände, die furchtbar in die Hose gegangen sind. Wir haben den aus der Not heraus gegründet, dass damals der Bezirksvorstand inaktiv wurde und wir damit quasi handlungsunfähig waren und gesagt haben, okay, dann machen wir halt einen KV, dann haben wir unsere eigenen Möglichkeiten und müssen nicht irgendwo betteln gehen, wenn wir Flyer brauchen oder so. Ja, wie gesagt, es war anders gedacht, als es dann kam. Warum kandidiere ich, oder fangen wir damit an, warum so spät? Ich habe sehr lange überlegt, ob ich kandidieren soll oder nicht. Ich habe hin und her überlegt. Wir stehen an einem Punkt, wo viel gemacht werden muss. Wir haben ein wahres Gebirge an Aufgaben vor uns. Und da muss man sich schon überlegen, bin ich dem wirklich gewachsen? Traue ich mir das wirklich zu? Und bei der Fülle und der Menge von dem, was zu tun ist, war ich mir lange nicht sicher. Und deshalb kam jetzt die Kandidatur erst so spät. Das war's? Ich denke erstmal ja. Gut, kurz und bündig, in der Kürze liegt die Würze. Dann übergebe ich jetzt auch direkt an den Michael, der sich mit den Personen ein wenig näher beschäftigt. Michael, du bist dran. Jetzt sozusagen die Nachfragerunde, die Peter holen wir dann nachher nach. Wir machen es traditionell dann wieder in umgekehrter Reihenfolge, also von unten nach oben. Und da fange ich mit der Lilly an. Du hattest Pressemitteilungen angesprochen. Was sind aus deiner Sicht so die drei schlimmsten oder zumindest drei schlimme Pressemitteilungen, die auf Bundesebene in der letzten Amtszeit rausgegangen sind, also in der jetzt noch laufenden Amtszeit? Und warum bist du mit denen nicht glücklich und was könnte man da besser machen? Du, dass ich nicht alle auf dem Schirm habe, das magst du mir verzeihen, alle Pressemitteilungen, aber die eine ist jetzt doch im Gedächtnis geblieben. Zum Ausgang der Bundestagswahl. Da mag ich inhaltlich, sage ich jetzt mal, gar nicht so viel dran kritteln. Es darf jeder sein Zitat geben, wie er will. Aber wenn die Pressemitteilung deutlich länger als, ich sag jetzt mal, eine A4-Seite ist, dann ist es sehr viel, wenn man so viele Zitatgeber hat, dass es schon, also, dass man gar nicht mehr weiß, wer war der Erste und wer ist der Letzte, dann ist es halt auch zu viel. Also die war handwerklich einfach aus meiner persönlichen Sicht, die mag wer anders haben, sehr, sehr ungut. Ich möchte da keinem, sie ist vielleicht auf die Schnelle zusammengestellt worden, da will ich gar nicht sagen, wie sie zustande gekommen ist, aber ich sag jetzt mal so, ich hätte sie so nicht rausgeschickt. Und eine Pressemitteilung, womit du inhaltlich so nicht so wirklich einverstanden warst, gab's die auch oder nicht auf Bundesebene? Gab's bestimmt, kann ich dir spontan wirklich nicht sagen, weil ich meine eigenen auch schreibe und sehr viele Pressemitteilungen versuche im Blick zu halten und auch täglich von anderen NGOs welche kriege als Stadträtin. Deswegen kann ich es dir jetzt echt nicht sagen. Ich kriege sie alle und überfliege sie auch alle vom Bund als Newsletter quasi. Ich kann sagen, dass ich mit dem einen Blogbeitrag, den wir hatten, zum Thema Depressionen war es, glaube ich, Tag der psychischen Gesundheit oder wie das heißt, auf jeden Fall hatten wir einen Blogbeitrag zum Thema Depressionen, glaube ich. Und da muss ich sagen, der Blogbeitrag an sich mag in Ordnung gewesen sein, aber wenn den halt jemand verfasst, ich sag jetzt mal so, der eher wenig evidenzbasiert in seinem beruflichen Leben unterwegs ist, dann finde ich, passt das nicht ganz so gut zu uns als Partei. Das hätte man übersehen sollen und gegebenenfalls anpassen. Okay, wir haben die Petra jetzt wieder unter uns. Bist du sprechfähig? Petra Stoll, sag mal bitte was. Dann überspringen wir das schon wieder und wir machen weiter immer in der Reihenfolge von unten nach oben. Jetzt mit den Tobias. Bio, ja, gefühlt zwei Drittel der Partei wartet sehnsüchtig darauf. Es ist irgendwie quasi der BER der Piratenpartei. Jetzt willst du in den Bundesvorstand als einer der maßgeblichen Entwickler. Und ich weiß es ja zumindest aus Erfahrung, was so ein stellvertretender Genzek alles an Arbeit hat und dass man ansonsten zu quasi nichts mehr kommt. Wieso willst du jetzt gerade in diesem Stadium, wenn ich so gewisse Anträge richtig interpretiere, sind wir ja zumindest bei Teilmodulen so, dass wir Land in Sicht haben, wie so in der jetzigen Phase in den BUFO? Es ist schon noch einiges zu tun. Ich denke, dass das auf jeden Fall sehr gut wäre, das Thema noch besser im BUFO zu verankern. Natürlich kann ich auch als Außenstehender den BO weiterentwickeln, aber ich denke, das wäre ganz gut, wenn immer jemand am Tisch sitzt und mal sagt, ja, wie sieht es mit dem BO aus? Können wir vielleicht Finanzmittel dafür locker machen? Wie können wir Personal beschaffen, dass das Ding weiter betreut? Man muss ja auch bedenken, wenn das Ding mal entwickelt ist, das ist ja nicht alles. Man muss ja weiterdenken, man muss das weiterentwickeln, man muss es betreuen, man muss Fehler beheben. Da wird noch sehr viel Arbeit anfallen und da werde ich versuchen, das mitzuorganisieren, dass das dann auf eine gute Basis gestellt wird. Ja, also üblicherweise, wenn es um sehr klar abgegrenzte Aufgaben geht, hat man das ja bislang in der Partei mit einer Beauftragung gelöst, während die Vorstände doch eher so die Generalisten sind und sich um wirklich jeden, ich will jetzt nicht sagen Scheißdreck, kümmern müssen. Von daher nochmal die Nachfrage, ist das wirklich das, um den BIO voranzubringen oder halten wir ihn damit eher auf? Ja, ist eine gute Frage. Also ich bin mir da auch nicht so ganz sicher gewesen, deswegen habe ich auch ein bisschen näher gewartet. Aber mir gefällt jetzt auch die Vorstandsarbeit allgemein recht gut. Ich bin jetzt seit 5 Jahren im Bezirksvorstand, bin dort stellvertretender Vorsitzender und musste da natürlich auch viele Abgaben übernehmen. Wir hatten ja oft auch keinen besonders großen Vorstand. Und ich denke auch, dass ich da einfach mit meiner Vorstandserfahrung im BUFO einiges beitragen kann. Nicht nur zum BIO, sondern allgemein zur Vorstandsarbeit. Daher finde ich das schon sinnvoll, dass ich jetzt kandidiere. Und ja, die Zeit allgemein ist, denke ich, ganz gut jetzt. Wir müssen vieles wieder aufbauen. Wir haben jetzt aktuell keinen Wahlkampf. Da ist einfach gefragt, dass die Organisation und Struktur verbessert wird in der Partei. Und dafür, denke ich, bin ich ganz gut. Ja, ich kriege gerade von Mario noch die Nachfrage rein. Die Einschätzung momentär wahrscheinlich. Wie sieht es denn aus denn wirklich mit dem BIO im Moment? Also in der Schweiz haben wir jetzt mehrere Module schon im Einsatz. Das ist dieser IT-Server, der so das zentrale Ding ist. Wir haben Discourse im Einsatz, das wir ein bisschen angepasst haben als Diskussionstool für den BIO. Woran es jetzt noch hapert, ist das Antragsportal, das so ein bisschen alles miteinander verbindet. Und bei der Abstimmungssoftware, der kann ich nicht viel sagen, weil ich den Entwickler jetzt schon länger nicht mehr gesprochen habe. Aber da ist es auf jeden Fall noch einiges zu entwickeln. Okay, damit belassen wir es mal und gehen weiter zur Dorle. Ja, Rechenschaftsbericht, so das klassische Sorgenkind der Schatzmeister, also nicht, dass die Bundesschatzmeister da irgendwo was falsch machen würden, sondern sie warten auf die Zuarbeit der Landesverbände und die Landesschatzmeister warten auf die Zuarbeit der Kreisverbände und es ist selten, dass irgendwas mal pünktlich kommt. Wie können wir denn da besser werden? Ich hatte ja, ich weiß jetzt gar nicht, vom letzten oder vorletzten Landesparteitag, ich glaube schon 2 Jahre ist das jetzt her, da haben wir ja in Bayern dieses Bonussystem eingeführt. Wenn die Schatzmeister pünktlich abliefern, kriegen sie einen Zuschuss vom Landesverband. Pro Tag 1 Euro, also im Monat dann 30 Euro. Das hat eigentlich recht gut geklappt. Dadurch ist das eigentlich, wir sind im ziemlich am Laufenden immer in Bayern, bis auf ein paar Kaufhaus, die immer ein bisschen nachhinken, aber da kann man hinterher sein dann. Ich weiß jetzt nicht, ob man das bundesweit auch einführen könnte. Ich glaube, Baden-Württemberg hatten auch das schon mal probiert, da hat es dann nicht so funktioniert. Aber im Einsammeln von ausstehenden Belegen und so weiter und so fort, also da in Bayern ist ja doch groß mit vielen Gliederungen, also ich glaube, da bin ich schon fit und könnte noch dem Lothar eben unterstützen und das würde ich gern machen. Ja, fragen wir mal perspektivisch, der Lothar hat ja jetzt auch schon ein paar Amtszeiten hinter sich, ihn irgendwann einmal dann auch als Schatzmeister ablösen zu können, wäre das eine Überlegung oder sind diese Schuhe doch noch zu groß? Also es war ja schon der Sprung, also vom KV zum Landesverband, der ist schon gewaltig und ich denke mal, zum Bund wird es auch nicht anders sein. Aber ich kann es jetzt ehrlich gesagt noch nicht einschätzen. Jetzt warten wir mal ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr, bis das um ist und dann kann ich vielleicht da mehr drüber sagen. Aber ja, wird die Zeit bringen. Also ich verstehe es, dass der Lothar eine Pause braucht oder aufhören möchte mal und dass das jemand anders macht. Und ich werde es jetzt mal versuchen. Schauen wir mal, ob ich es hinbekomme. Bernd, hattest du eine Zwischenfrage? Ja, ich wollte noch eine kurze Frage stellen. Dolle, du sprachst gerade davon, dass ihr diese, was war das, Sanktionierung oder Belohnungsidee hattet bezüglich einer pünktlichen Abgabe des Rechenschaftsberichts. Ich hatte damals überlegt, dieses Konzept, dieses System auch für NRW quasi zu adaptieren. Und auf genauere Nachfrage hat mir dann der Geldpirat gesagt, ja, das war zwar mal eine Idee, hat dann doch nicht wirklich funktioniert und ihr wärt damals schon wieder davon abgekommen. Nee, das läuft ja noch nach wie vor. Also das läuft nach wie vor. Freilich gibt es ein paar Landesverbände, Untergliederungen, KVs oder so. Weiß ich nicht. Ich wäre froh, wenn ich KV, also man Schatzmeister sind immerhin 30 Euro, die dann in die Kasse kommen jeden Monat. Und man ist dann auf dem Laufenden. Vor allem, man kann sich da dann oft nicht mehr nach einem halben Jahr erinnern, was war denn da für ein Beschluss, wo ist der Beleg oder was weiß ich, oder wie war das damals? Ich finde zeitnah buchen sowieso besser und schauen wir mal, ob man das vielleicht jetzt zwar 16 Landesverbände ist viel, aber schauen wir mal, ob wir das auf die Reihe bringen. Aber wie gesagt, das in Bayern läuft das noch nach wie vor mit dem Bonus. Alles klar, danke. Dann gehe ich wieder zurück zu Michael. Okay, machen wir weiter mit Bastian. Eine Kandidatur aus Notwehr, so hast du es vorhin formuliert. War es denn so schlimm am Freitag? Ich weiß nicht, wie andere es empfunden haben. Für mich war es schlimm, weil wir können so nicht weitermachen wie bisher. Das sollte jedermann klar sein. Wir müssen vor allen Dingen auch Vorstandsstrukturen vollständig verändern, so dass so jeder da vor sich hin macht und dann hast du eine Bundesvorstandssitzung mit so einem abgespeckten Tätigkeitsbericht, ja, ich habe Tickets bearbeitet und sowas. Ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube auch, ein Bundesvorstand muss mehr unter Management-Gesichtspunkten aufgebaut sein. Und dann gibt es natürlich die Frage, ist das ein verwaltender Vorstand, ein politischer Vorstand? Beides natürlich. Aber es muss eine Struktur vorherrschen, die eine derartige organisatorische Vielfalt wie 16 Landesverbände und weiß ich wie viel 100 Untergliederungen so abbildet und so organisiert, dass das alles zumindest in den grundständigen Dingen einwandfrei funktioniert. Da haben wir teilweise ein Verwaltungs Wuhai, das ist, glaube ich, nicht so sehr sinnvoll. Und dann hörte ich, dass der Vorsitzende so qua Amt für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig sei. Das kann ich auch überhaupt nicht verstehen, weil da haben wir erstmal einen Bundespressesprecher und dann eher die Abteilung Attacke, das wäre dann so politische Geschäftsführung, die dafür zuständig sind. Ich glaube, der Vorsitzende sollte mal versuchen, die Sachen hier so weit in Ordnung zu bringen, dass es klappt. Und auch der immer wieder geäußerte Wunsch, ja bitte schreibe das doch bitte als Vorstand, landet auf dem Ticketfriedhof, alles Dinge, die wir uns nicht erlauben können. Ja, traditionell war ja die Aufgabenteilung eher so, dass der Vorsitzende mehr nach außen gewirkt hat und der 2V in den letzten Jahren Carsten sich eher um verwaltungs- und organisatorische Dinge gekümmert hat. Wäre dann jetzt das nicht konsequenter, weil du hast jetzt vor allem Verwaltungsdinge angesprochen, dass du zum Beispiel für eine 2V oder möglicherweise auch für ein Gänse kandidierst? Das kann man sehen, wie man will. Ich behaupte, man braucht dafür Erfahrung im ganzen Gebiet. Ich mache das seit 40 Jahren. Das ist ein Haufen Holz. Bei manchen geht schon wieder Kopfkino los, weiß ich schon. Habe 40 Jahre Managementerfahrung mit großen und kleineren Firmen, aktuellen mit einer Reihe an Firmen. Bringt schon das, was du mitbringen musst, um eine Struktur letztendlich zu erhalten und zu sehen, dass sie auch funktioniert. Da kann ich nicht nur auf Pressemeetings rumflippen oder irgendwelche Pressemitteilungen selber schreiben. Vorhin war ja auch die Frage, wie kann man, mit welchen Pressemitteilungen war man zufrieden oder nicht. Ich glaube, da hat der 1.1V nichts zu suchen. Die Vertretung nach außen ist eine rechtliche Vertretung nach außen. Das heißt nicht die Vertretung vor der Kamera. Das sollen die Leute tun, die politisch arbeiten in erster Linie und die dafür beauftragt sind. Und wir müssen als Bundesvorstand vor allen Dingen unseren Laden im Griff haben. Und das kann ich nicht wirklich sehen. Das funktioniert mit dem Schatzmeister, der Schatzmeisterei ganz gut. Für alles andere, verwaltungstechnisch, sind auch die Generalsekretäre zuständig. Nur die beschäftigen sich irgendwie mit Mitgliederfragen, was mir auch völlig unverständlich erscheint. Die sollen die Verwaltung der Partei so straff und so leicht oder leicht organisiert, schlank organisiert halten, wie es irgendwie möglich ist. Dann kommen wir ja auch zu was. Dann brauchen wir nicht unzählig viele Leute, die immer das Gleiche tun. Okay, Christoph, ich habe mir das gerade angeschaut. Im Wiki hast du, also auf der Kandidatenseite, in einem Akt großer Datensparsamkeit noch nicht einmal deinen Namen hingeschrieben. Man kriegt übers Bild raus, wer du bist. Deine Wiki-Seite ist quasi leer. Wie soll sich das normale Mitglied ein Bild davon verschaffen, was es denn kriegt, wenn es dich wählt? Ist der Name immer noch nicht drin? Ich dachte, das hätte ich jetzt gemacht. Ich habe vorher geschaut, ich schaue gerade noch einmal und mache einen Refresh. Ach, inzwischen ist es drin. Okay, es ging wohl vorhin alles sehr hoppla hopp, oder? Ja, ich hatte heute etwas mehr Zeit eingeplant. Mir kam nur eine Vollsperrung dazwischen und etwas unproduktive Zeit auf der Autobahn. Von daher musste das dann sehr, sehr schnell alles gehen. Deshalb ist es auch noch so leer. Ja, wenn das so immer ein Zeitproblem ist, ich meine, dass jetzt Bundesparteitag und Vorstandswahlen sind, kam ja jetzt nicht so vollkommen überraschend, dass man nicht vielleicht auch gestern oder am Wochenende noch Dinge hätte tun können. Wie viel Zeit wirst du überhaupt für den Bufo erübrigen können, falls du denn gewählt wirst? Wenn es so läuft, wie es momentan zu 95% aussieht, werde ich genug Zeit haben. Das war jetzt die vergangenen 4 Jahre nicht so in meinem Job. Da habe ich halt zwischen 10 und 12, manchmal auch 14 oder 15 Stunden am Tag gearbeitet. Dass man da natürlich nicht mehr zur politischen Arbeit kommt, ist klar. Ich habe jetzt noch eine Woche in der Firma und dann endet meine Tätigkeit dort. Dann werde ich erstmal 2 Monate Urlaub machen. Das ist noch mein Urlaub von diesem und von letztem Jahr zum Teil. Und ja, dann fängt ein neuer Lebensabschnitt an. Also von daher, ich werde mit 95%iger Wahrscheinlichkeit mehr als genug Zeit haben. Okay, du kandidierst für ein POLGEF. Skizzier doch einmal, in welche Richtung willst du dich da engagieren? Also ich bin der Meinung, dass PolGF ja, der arbeitet ja nach innen und nach außen, ähnlich wie ein Vorsitzender auch. Wir haben gerade gehört von einem Kandidaten, der gesagt hat, der 1V soll nicht mehr nach außen wirken, so wie bisher, und die Presse nicht innehaben. Das sehe ich anders. Ganz einfach deshalb, wenn wir gucken, wer ist das Gesicht der CDU? Das ist Merkel, die Vorsitzende. Wer ist das Gesicht der CSU? Das ist Seehofer, der Vorsitzende. Und so könnten wir die Parteien alle durchgehen. Der Vorsitzende ist einfach der, der nach außen das Gesicht repräsentiert oder ja, die Partei repräsentiert. Es ist das Gesicht der Partei. Und das sollte auch bei uns meiner Meinung nach so sein. Da aber, denke ich, müssen der Polge-F und der erste Vorsitzende zusammenarbeiten. Die sollten eigentlich so ein eigenes Team im Team sein, weil sich deren Aufgabengebiete einfach sehr überschneiden. Würde ich gerne machen. Öffentlichkeitsarbeit. Aber hauptsächlich möchte ich mich nach innen richten, in Sachen Strukturen. Wie gesagt, da ist unheimlich viel, was auf uns zukommt. Uns fällt jetzt ein großer Teil von unseren Finanzen weg. Das heißt, wir werden sehr viel zusammenstreichen müssen. Es gibt verschiedene Ansätze. Schleswig-Holstein zum Beispiel hat schon die ganzen LGS gekündigt. In Baden-Württemberg hat man sich überlegt, wie viel Geld kommt durch Mitgliedsbeiträge. So viel darf die LGS kosten. Das ist genau der gegenteilige Ansatz. Wir werden uns von der Manpower zusammentun müssen, weil wir haben in Bayern jemanden, der was tut. Wir haben in Bavü jemanden, der was tut. Wir haben in Hessen jemanden, der was tut. Und die müssen wir jetzt zusammenkriegen an einen Tisch, dass die gemeinsam Dinge tun, weil alleine wird es keiner mehr können. Auch die Landesverbände alleine nicht. Das heißt, da sehe ich schon einen großen Punkt, wo man organisatorisch eingreifen muss, wo man einfach Möglichkeiten schaffen muss. Dann müssen endlich Dinge wie BEO kommen. Wir müssen Diskussionstools haben, was beim BEO immer übersehen wird. Der BEO ist am Ende eines Prozesses, der sich Meinungsfindung nennt. Das ist nämlich die Abstimmung. Wir brauchen vorher schon Tools, wo wir diskutieren können, wo wir Meinungsaustausch haben, wo wir uns unsere Meinung bilden können. Sehe ich im Moment nicht, da haben wir Twitter für. Das halte ich für wenig geeignet. Ja, und um solche internen Dinge würde ich mich gerne kümmern. Wir müssen unsere Ausrichtung mal wieder überdenken. Wir müssen gucken, welche Themen wir noch auf dem Schirm haben, welche wir auf dem Schirm haben wollen, welche vielleicht dazukommen, welche vielleicht weggefallen sind, weil niemand mehr da ist, der das bearbeitet. Wir müssen gucken, welche Themen wir in der Außenwirkung nach vorne stellen. Nicht, was uns besonders wichtig ist, sondern einfach auch, womit kriegen wir Stimmen, womit können wir bei den Wählern punkten. Ja, ich möchte auch... Du darfst es auch ganz kurz halten, wenn du magst. Ja, ich habe vorhin gesagt, ich sehe einen gigantischen Berg, wenn nicht ein Gebirge vor uns. Versuch das mal in zwei Sätzen zu sagen. Aber ich verstehe den Wink mit dem Zaunpfahl. Mach mal weiter. Sonst magst du übernehmen oder mache ich nochmal? Achso, wir haben die Petra wieder. Ich sehe gerade, dass sie gerade reingekommen ist. Probier's doch nochmal, bitte. Ja, ich bin da. Also tut mir leid, dass ich ein bisschen Chaos verursacht habe, aber ich bin jetzt auch anwesend und vielen Dank für die Unterstützung von allen anderen. Ja, gern geschehen. Und jetzt gleich eine Vorstellungsrunde, die wir nachholen. Wer bist du? Für was kandidierst du? Warum sollen wir dich wählen? Okay, alles klar, ich mache das mal. Also ich bin Petra Stoll, ich bin in Hamburg geboren, aber lebe mittlerweile in Berlin. Geboren 1975, Mitglied seit 2014, bin im Landesverband Bayern damals angetreten, bevor ich nach Berlin umgezogen bin. Ich kandidiere als stellvertretender Gensek, als Erster oder eben als Zweiter. Arbeite hier in Berlin im Moment im technischen Kundensupport, habe eben mit sehr vielen verschiedenen unterschiedlichen Kunden, auch schwierigen Kunden zu tun. War ein Jahr lang Gensek im LV in Berlin und auch vorher Wahlkampfbeauftragte und Gebietsbeauftragte in Tempelhof-Schöneberg. Das ist ein Bezirk von Berlin. Das habe ich auch jeweils ein Jahr gemacht. Und seit circa einem Dreivierteljahr bin ich aktives Mitglied in der SG-Mitglieder im Bund als Beauftragte des Büros. Ja, das war's erstmal. Das war die kleine Vorstellung. Ja, versuchen wir gleich ein bisschen nachzuhaken. Mitgliederverwaltung machst du als Beauftragte ja schon. Warum jetzt BUFO? Was willst du da nach vorne bringen? Was willst du da bewegen? Ist die Frage akustisch angekommen? Das sieht schon wieder nach Problemen aus. Jetzt hört ihr mich, ne? Ja, jetzt. Okay, wieder. Alles klar. Alles klar, dann fange ich nochmal von vorne an. Also im Moment machen wir eben schon das Neumitgliederpaket, das Jubiläumspaket und ja auch die Geburtstagsgrüße neben der Betreuung der Mitglieder, wie Austritte zum Beispiel. Die Eintritte machen wir gar nicht selbst, die leiten wir eigentlich immer an die Landesverbände weiter. Und ich wollte dieses einfach weiter festigen und ausbauen, wenn ich im UFO wäre. Dieses als allererster Schritt, was ich eben ganz wichtig finde, weiterzumachen und eben da vielleicht auch nochmal eine Neumitgliederkampagne zu machen. Aber das erstmal wirklich als erster Schritt, das zu festigen. Das zu festigen, siehst du das in Gefahr? Es ist natürlich so, dass es weiter existieren muss. Ich denke, dadurch, wenn wir die SG-Mitglieder. So wird das, glaube ich, nichts. Also du kommst hier völlig abgehackt rüber. Entweder liegt das am Kabel, ja, sieht fast wie ein Kabelbruch aus, oder aber an deiner Verbindung. Okay, hört ihr mich jetzt? Geht das so, oder? So würde es wieder gehen. Alles klar. Also ich würde sagen, dass die SG-Mitglieder, die hängt natürlich auch ein bisschen an Thomas Knoblich. Er ist ein Teil der SG-Mitglieder als Generalsekretär. Und ich denke immer, das ist so ein bisschen, wer ist in Anführungsstrichen im Moment der Chef von dieser SG-Mitglieder, ob die Leute wirklich Lust haben, da weiterzumachen oder nicht. Und ich denke eben, dass es wirklich wichtig ist, da auch einen Bestandteil im Büro zu haben, um das fest weitermachen zu können, weil es eben eine ganz wichtige Grundlage meines Erachtens ist, eben auch der Piratenpartei. Okay, erstmal Dankeschön und dann übergebe ich an den Bernd. Ja, Michael, vielen Dank. Ich werde jetzt den ganzen Weg wieder zurücknehmen und mal gucken, wo wir uns vielleicht 2 Minuten länger aufhalten. Mal schauen, Ender-Taste. Du kandidierst zum PolGF. Du sprachst gerade auch in deiner kurzen Vorstellung von einem Gebirge an Aufgaben und dass du lange überlegt hast und mittlerweile traust du dir das zu. Und gerade hast du auch jede Menge, sagen wir mal, Forderungen von unerledigten Dingen aufgestellt, die erledigt werden müssen. Was mir so ein bisschen fehlt dabei ist, um was willst du dich denn jetzt kümmern? Also im Normalfall ist es ja noch nicht die Aufgabe des PolGF, sich um die Finanzen zu kümmern, auch wenn man anmahnen kann, dass die vielleicht in Zukunft nicht mehr so schön aussehen, aber das ist ja noch nicht die originäre Aufgabe. Ich höre von PolGFs immer wieder, das hängt immer ein bisschen davon ab, mit wem man spricht. Ja, PolGF wirkt nach innen, ja, PolGF wirkt nach außen, ja, PolGF übernimmt das Programm, ja, PolGF verkauft das Programm. Ja, was denn nun? Letzten Endes alles. Der PolGF wirkt nach innen, der PolGF wirkt nach außen. Der PolGF kümmert sich um Programmarbeit. Der PolGF kümmert sich auch darum, dass das beschlossene Programm nach außen nach außen gebracht wird. Genau, danke. Das heißt, da gehört Öffentlichkeitsarbeit mit dazu, da gehört auch Kontakt mit Journalisten dazu, da gehört auch letzten Endes Wahlkampf mit dazu, gehört meines Wissens oder nach meinem Verständnis alles zum PolGF mit rein. Wie gesagt, in Zusammenarbeit mit dem ersten Vorsitzenden, der ähnliche Aufgaben hat. Gerade was sein Auftreten in der Öffentlichkeit angeht. Er wirkt aber auch nach innen und da sind strukturelle Dinge, da sind aber auch gerade so Vernetzungsdinge, wie ich vorhin gesagt, also ich habe das nicht angesprochen, um zu sagen, oh, guck mal, wie die mit ihrem Geld umgehen, weil Finanzen ist tatsächlich Aufgabe von Schatzmeistern, sondern mir geht es vielmehr darum, wie können wir weiterhin arbeitsfähig bleiben. Wie können wir Fähigkeiten, die wir noch haben, kombinieren? Wie können wir die zusammenfügen? Da möchte ich so ein Bindeglied sein zwischen all den Landesverbänden, wo eben überall noch Leute sind, die noch arbeiten, die wir irgendwie wieder miteinander verknüpfen müssen, da wo das nicht der Fall ist. Das ist meiner Meinung nach auch Aufgabe des PolGF. Kümmert sich unter anderem um Programmarbeit. Bleiben wir doch mal bei dem Punkt, der ist so schön konkret. Wie soll es aussehen? Willst du das Programm quasi selber erstellen? Also bisher klang das alles so ein bisschen noch immer wie eine One-Man-Show, vielleicht eine Two-Man-Show, nicht Truman, sondern Two-Man, ja, in Zusammenarbeit mit dem 1V. Schreibst du das Programm dann zukünftig selber neben all den anderen Dingen, die du dann noch erledigst? Oder wie würdest du denn exemplarisch in Kürze, wenn es geht, die Programmarbeit strukturieren wollen? Also ich schreibe das Programm nicht selbst, sondern das Programm macht ja immer noch der Bundesparteitag. Wir haben gewisse Organisationen, die noch am Programm arbeiten. Das sind zum Teil AGs, das sind zum Teil Gruppen, die außerhalb von AGs zusammenarbeiten und Anträge schreiben. Mit denen möchte ich mich vernetzen, da möchte ich die Kontakte wieder aufbauen, wo sie verloren gegangen sind, und möchte sie unterstützen, darin ihre Programme oder ihre Programmpunkte fertig zu bekommen, dass wir sie dann auch abstimmen können. Wir werden das in Zukunft hoffentlich deutlich leichter machen, uns leichter machen, wenn wir ein BEO haben, dass wir eben nicht mehr das Problem haben. Wir machen Programmanträge, die dann am BPT nicht bearbeitet werden können, weil die Zeit nicht mehr reicht. Gerade der Yoshi mit seiner Familienpolitik ist da jetzt sehr häufig hinten runtergefallen, um mal ein Beispiel zu nennen. Sowas werden wir in Zukunft reinbringen können, weil wir mit dem BEO einfach die Möglichkeit haben. Und gerade solche kleinen Gruppen wie die AG Familienpolitik, wo ja der Yoshi mehr oder weniger, ja, hat häufig den Eindruck, dass er es alleine macht, die möchte ich halt auch unterstützen, dass die endlich ihre Sachen zum einen fertig bekommen und zum anderen dann auch zur Abstimmung bringen können. Nun kandidiert ja nicht der Yoshi, sondern du. In welchen Programmpunkten würde sich denn oder würde man denn deine Handschrift besonders finden im Augenblick? Im Augenblick würde ich sagen eher im sozialen Bereich, weil das momentan einfach das Wichtige oder ja, das Wichtige nach außen wahrnehmbare Thema ist. Wenn man die Nachrichten anschaut, da haben wir einfach viel aus dem Bereich. Entschuldigung, geht ein bisschen in die falsche Richtung. Die Frage war nicht, für welche Thematik du dich besonders interessiert, sondern die Frage war, in welchen programmatischen Punkten gegenwärtig findet man deine Handschrift? Ach so, in unserem jetzigen Programm so gut wie gar nicht. Gut, danke erstmal soweit. Dann würde ich rüberspringen zu Bastian, wenn das genehm ist. Na, wenn du mir mehr als 3 Minuten gibst, gerne. Also, wer so viel aufzuschreiben hat, und ich glaube, du warst der Einzige, nee, ich glaube nicht, ich weiß das, du warst der Einzige, der auch diesen Nürnberger Fragenkatalog tatsächlich akribisch beantwortet hat. Dir sehr, offensichtlich sehr viel Zeit auch aufgewendet hast. Von daher gibt es, glaube ich, einiges zu erzählen. Bastian, ich glaube, man tut dir nicht Unrecht, wenn man sagt, du bist durchaus polarisierend und deine Position oder deine Person wird durchaus oder könnte man durchaus als kontrovers bezeichnen. Und das, wo du doch immer nur das Beste für die Partei willst. Du stellst keinen Pfennig Rechnung. Du sagst selber eine Null-Cent-Politik bisher. Du hast bisher dir nichts erstatten lassen. Warum glaubst du, dass du so missverstanden wirst? Weil ich vielleicht sage, was ich tue und tue, was ich sag. Du sagst polarisierend. Das ist durchaus möglich, das will ich auch nicht abstreichen. Ich habe auch mit Sicherheit zu gewissen Dingen eine feste Meinung und bin aber bereit, sie zu ändern, wenn tatsächlich ein gutes Argument kommt, wo man sagt, darüber muss man mal nachdenken, dann ändert man auch seine Meinung. Aber nicht je nach Windrichtung. Die wichtigste Eigenschaft ist, dass man weiß, woran man ist. Und ich glaube, das habe ich immer gezeigt. Und ich führe ein sehr, sehr umfangreiches Logbuch. Sozusagen jeder piratische Moment wird da irgendwie erfasst und ist sehr transparent. Überhaupt ist das Thema Transparenz jetzt nicht als böses T-Wort, sondern das transparente Handeln ein ganz wichtiger Punkt. Und dann macht man sich natürlich auch unglaublich angreifbar. Ich kann natürlich, weiß ich, die Klausurtagung machen und dann kommt man raus aus einer Klausurtagung und sagt, oh, wir haben uns alle nett geliebt und alles wunderbar. Aber substanziell kommt keine Art von Inhalt rüber. Eine Sache, die es mit mir nicht geben würde. Und mir verbietet auch keiner das Twittern aus einer Klausurtagung, was ich nicht tun würde, aber verbieten würde ich es mir nicht lassen. Auf jeden Fall würde ich die Mitglieder einbeziehen, weil so ein Vorstand ist ja für die Mitglieder tätig und nicht für sich selbst. Und dass die immer außen vor sind, gerade bei Bundesvorständen, Landesvorstände machen das in der Regel ja ganz anders, ist überhaupt nicht nachzuvollziehen. Ja, und polarisierend, ich meine, wenn man mich anpumpt, pumpe ich auch manchmal zurück, das weiß ich. Ich bin nicht immer so mit der Faust in der Tasche, sondern es kommt ja häufiger vor, dass man mir Dinge unterstellt und dergleichen mehr und die wirklich weit hergeholt sind. Und da wird es ja erlaubt sein, dem wenigstens was entgegenzusetzen und nicht zu sagen, ja schön, erzähl mal weiter. Du schreibst selber in deiner Kandidatenvorstellung, du stehst nicht für Top-Down. An der anderen Stelle schreibst du dann wiederum, es fällt mir leicht, Entscheidungen zu treffen, die fundiert sind. Und du sagst doch selber, das Problem ist eigentlich, oder das Problem sind Management-Gesichtspunkte, die wir betrachten müssen. Also das sehe ich nun völlig im Gegensatz. Also entweder man steht nicht für Top-Down oder man ist derjenige, der entscheidungsfreudig ist und auch Entscheidungen fällt. Ja, die Frage ist doch, wer fordert diese Entscheidung an? Und ich kann auch jetzt einsame Entscheidungen treffen, obwohl ich entscheidungsfreudig bin, und dann haben die das alle letztendlich irgendwie nachzuvollziehen. Die Frage ist, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen, zum Beispiel in so einem Kollektivorgan wie ein Vorstand, dann kann ich sehr schnell entscheiden oder ich sage, das ist ein Problem, was wir so schnell nicht lösen können oder nicht diskutieren können. Wir müssen mehr Informationen haben, aber wenn es entscheidungsreif ist, wird es eine sehr schnelle Entscheidung geben. Und das heißt nichts mit Top-Down zu tun. Das hat damit zu tun, abgewogen zu entscheiden und Leute zu beteiligen. Du kannst heutzutage keine Firma mehr führen Top-Down, das ist völlig unmöglich. Vielleicht noch so ein paar archaischen Großkonzernen. Du nimmst deine Mitarbeiter mit, du nimmst wie hier auch die Mitglieder mit. Und wenn dann nach deiner Meinung gefragt ist, also du eine Entscheidung treffen würdest, dann wird die getroffen. Wenn das Kollektivorgan die Entscheidung dann gemeinsam fällt, muss es umgesetzt werden. Das hat auch nichts mit Top-Down zu tun. Es hat vor allen Dingen damit zu tun, wie dieser Entscheidungsprozess abläuft. Und da sind wir wieder bei dem Thema Bio oder andere Tools, wovor uns ja immer Vorstände bewahrt haben. Sonst hätten wir die ja längst. Es hat auch einen Grund, warum das so ist. Man glaube doch nicht, dass das so große technische Probleme sind. Das ist doch ein Märchen. Und das können wir ganz schnell auflösen. Der Tobias hat das gesagt, oder SKP hat es gesagt, auch andere sind da viel, viel weiter. Wir könnten auch viel, viel weiter sein. Die Bayern benutzen Diskurs für eine Diskussionsplattform. Wir könnten viel weiter sein, wenn wir denn wollten. Aber wollen wir denn? Oder wollen wir einfach nur Lime-Survey-Umfragen machen, wo wir uns die Fragen schön ausdenken, die auch noch nicht mal so richtig, sagen wir mal, wertneutral gestellt sind und dann sagen, ah, wir haben ja zumindest die Mitglieder mal gefragt. Das ist so sozusagen der Anfang von aber nach 10 Jahren sollten wir es doch wissen, oder? Naja, also du wärst, ich weiß nicht, der wievielte 1V, der mir verspricht, ich weiß gar nicht, ob du 100 Tage gesagt hast, das müsste ich jetzt nochmal nachschlagen, aber der mir verspricht, innerhalb kürzester Zeit ein Bio oder ein ähnliches Tool in irgendeiner Form auf die Schiene zu stellen. Warum glaubst du, dass die anderen das unbedingt verhindern wollten? Was könnten die dagegen gehabt haben? Ja, ist auch eine Machtfrage, nicht? Wenn ich die Mitglieder nicht beteiligen kann, weil es technisch nicht möglich ist, muss ich auch nicht zwischen Parteitagen die Mitglieder beteiligen. Und wir haben ja nur alles abgeschafft, was da auch nur so in die Nähe kommt. Und ich habe tatsächlich gesagt, innerhalb von 100 Tagen führe ich, wenn die anderen das dann nicht verhindern, in meinem lieben Bundesvorstand führe ich eine entsprechende Möglichkeit ein. Ob das nun ein Online-Parteitag ist, der morgen, sag ich mal, Fristen vernachlässigt, morgen starten könnte, jedenfalls die Vorbereitung dafür. Oder nachher der softwaregestützte BIO, den gibt es nämlich auch ohne Software. Auch das sei ja angeblich nicht möglich, habe ich gelernt. Ob das ist oder ein weiteres Tool, ist eigentlich Wurst, aber wir könnten mal ein paar ausprobieren. Wir haben jeglichen Mut verloren, Tools auszuprobieren und zu gucken, was wäre denn für uns das Beste, weil wir da irgendwie was fürchten. Ich weiß nicht, was wir fürchten. Ich fürchte keine Mitbestimmung, ich fürchte auch keine Teilhabe. Ich bin einer der Ersten, der Teilhabe überall umgesetzt hat in meinem Landesverband. Das ist auch mittlerweile ein bisschen zusammengebrochen, weil da denn zu viel teilgehabt worden ist. Und ich denke mal, das Einzige, was ein Vorstand jetzt als Signal setzen kann, ist, ab morgen oder ab Sonntag wird an der Teilhabe gebastelt, und zwar ernsthaft. Aber hast du als Datenschutzbeauftragter nicht damals BEO oder das Ähnliche, das, was damals, sagen wir mal, kurz vor der Vollendung stand, nicht verhindert? Das ist so eine Legende. Ich meine, ich glaube, der SKP weiß das besser. Wir waren mit dem BEO datenschutzrechtlich sehr weit. Nur zur Endabnahme muss irgendwie ein funktionierendes Muster vorliegen. Also nicht nur ein gedankliches, sondern das muss man sich dann live angucken können. Und das habe ich bisher nicht gesehen. Aber wir sind da viel, viel weiter, als man das uns nachsagt als Datenschützer. Nichtsdestotrotz, ich glaube, du bist derjenige, der die meisten Prozesse innerhalb der Piratenpartei gegen den Vorstand oder gegen wechselnde alternative Vorstände geführt hat. Ich weiß gar nicht, wie viel es sind in der Summe. Hast du eine Übersicht noch? Selbstverständlich habe ich eine Übersicht, denn so viele sind es ja gar nicht. Erstens verklagt man mich ja auch ganz gerne und da darf man ja wohl wenigstens mal die Rechtsmittel ausschöpfen. Und ich habe drei Klagen von mir aus gegen den Bundesvorstand geführt und die beschäftigen sich mit dem Kern der Mitgliederrechte und der Kern des Datenschutzes. Würdest du dich als Prozesshansel bezeichnen? Nee, ich bin nur Jurist und sage, nur weil irgendjemand behauptet hat, ginge so nicht oder das ist falsch, heißt es ja noch lange nicht, dass der Mensch recht hat. Wenn der Mensch eine gewisse, sag ich mal, Kompetenz in dem Fall hätte, müsste ich drüber nachdenken. Aber wenn mir zum Beispiel ein Gericht sagt, naja, wir sind gar nicht zuständig, gehen Sie mal zum ordentlichen Gericht, dann werde ich das tun. Das ist für mich keine Stoppmitteilung. Bastian, danke erstmal soweit. Ich denke, wir werden später noch über politische oder sagen wir mal über mehr politische Inhalte reden können. Das war erstmal so ein bisschen was zur Vertiefung der Person. Und ich habe noch reichlich viele Fragen, wo es politisch denn hingehen soll. Ich würde jetzt gerne zur Dorle erstmal kommen wollen. Dorle, Kollegin aus Bayern. Ja. Der Rechenschaftsbericht ist ja die eine Sache und ich glaube auch, dass der mittlerweile so halbwegs ganz gut funktioniert. Aber es türmen sich ja mittlerweile die nächsten Probleme auf. Genau. Gelder, Einnahmen und so weiter, Parteienfinanzierung nimmt ab und nimmt ab und nimmt ab. Da müssen wir gegensteuern irgendwie. Ich weiß, ja, also ich glaube jetzt nicht, dass das die Schatzmeister allein lösen können. Die schaufeln die Zahlen hin und her oder so. Aber ich glaube, da muss man der ganze Bundesvorstand beziehungsweise auch die anderen Landesvorstände mit tun, dass wir mehr zu mehr Einnahmen kommen und auch mehr Spenden kommen. Also dann würde das Ganze wieder in Schwung kommen. Ja, muss man schauen, was man da tun kann. Aber das müssen wir gemeinsam machen. Ich glaube jetzt nicht, dass die Schatzmeister das allein machen können, Spenden generieren. Ja, Spenden ist die eine Sache. Spenden sind ja durchaus auch Einnahmen. Wie weit bist du denn da in deinen Überlegungen? Also mehr Einnahmen, das sagt sich so leicht dahin. Ja, hätte ich auch gerne mehr Einnahmen. Aber ob ich das jetzt will oder nicht, das heißt noch lange nicht, dass ich morgen auch mehr Einnahmen habe. Was können wir denn tun? Was bleibt uns denn, nachdem wir, und du hast ja zu Recht gesagt, nachdem jetzt auch noch weitere Parteienfinanzierung wegbricht, Lothar auch, ich glaube, im letzten Schatzmeistertreffen einen Abriss gegeben hat, dass halt, wenn das eben so kommt, dass die Zukunft dann eher düster aussieht. Was heißt das? Von der Hand in den Mund? Das heißt nur noch von den Mitgliedsbeiträgen leben, weil das würde auch automatisch zur Folge haben, dass also große Budgets zum Beispiel für Wahlkämpfe, sagen wir mal Europa, als nächster großer bundesweiter Wahlkampf gar nicht mehr zur Verfügung steht. Ja, das ist richtig. Was man zum Beispiel auch machen müsste, die ganzen Vorstände immer anhalten, dass sie ihre Reisekostenabrechnungen einreichen, wo man auch super was zurückspenden kann. Also da wird auch viel Geld irgendwie, weil die Leute das nicht einreichen, weil sie das Formular ausfüllen, vielleicht scheuen oder sonst was. Da würde ich gern behilflich sein, also wenn das ein Problem wäre. Wenn man das kontinuierlich macht und immer ziemlich zeitnah, dann kann man sich noch erinnern, ach, da bin ich mal dahin gefahren zu der Vorstandssitzung oder dahin zu dem Treffen oder und. Und da kommt auch viel zusammen. Meine Idee ist ja auch noch, das hatte ich in der Schatzmeister-Club auch schon mal angesprochen, ist, bei anderen Parteien wird das auch gemacht, da wird wesentlich viel mehr Spenden generiert, zum Beispiel weiß ich von einer Partei, die geben für jeden Flyer, den sie am Infostand ausgeben, gibt es 5 Cent und für Plakate kleben gibt es 1 Euro und für die Hohlkammerplakate 1,50 €. Die werden dann immer fleißig zurückgespendet. Also da müssten wir uns vielleicht in einem Schatzmeisterclub nochmal dem Thema nähern, das vielleicht auch von einem irgendwie im Rechtsbeistand absegnen lassen. Vielleicht können wir da mal einen Satzungsänderungsantrag machen. Das wäre mir schon ein großes Anliegen. Da könnten wir nämlich wirklich viel auch Spenden generieren. Aber das wären doch nur interne Spenden. Das ist ja nichts, was von dritten Personen jetzt dazukommt. Also sagen wir mal von meinem Friseur jetzt nebenan, ja, wenn ich zu dem sagen würde, hast du nicht mal Lust, mir 10 € oder vielmehr der Partei 10 € zu geben, dann wäre das ja tatsächlich, sag mal, echtes, frisches Geld, wenn man das mal so brutal sagen würde. Wenn ich allein nur sage, ich zahle Reisekosten nicht aus und die dann dadurch quasi, sagen wir mal, umtitle in Spendengelder, dann habe ich ja nichts davon. Wer hat nichts davon? Die Partei oder du als Pirat? Die Partei. Es kommt ja kein neues Geld rein. Es fließt lediglich kein Geld ab. Wenn ich sag, ich mache jetzt eine Reisekostenabrechnung, meinetwegen 100 € und spende davon 50 €, dann sind die 50 €, die ich in die Partei bringe, die ich mir nicht ganz auszahlen lasse, doch eine Spende. Das fließt schon ein. Du hast gerade auch das nächste Stichwort genannt, Schatzmeisterclub. Wir haben jetzt, lass mich irgendwie kramen, in der Vergangenheit 2 Jahre, glaube ich, den Schatzmeisterclub. Ich glaube, sowas in der Preislage. Ja, dein Resümee. Ja, ich weiß noch die Anfangsrunden, wie wir uns gegründet haben, eine sehr zähe Angelegenheit. Ich hatte mir ehrlich gesagt da auch mehr erwartet, aber ich finde ihn nach wie vor wichtig, dass allein schon, dass sich einfach die Schatzmeister zusammensetzen und Dinge besprechen, was können wir anders machen. Ich finde ihn nach wie vor wichtig. Auch wenn es jetzt vielleicht nach außen jetzt nicht so gewirkt hat oder so, aber ich finde, es waren immer sehr viele Gespräche und wichtige Gespräche und es ist unterm Strich auch ab und zu, es ist zwar nicht so viel rausgekommen, wie wir uns erhofft hatten, aber ich finde es ist schon wichtig, dass man sich immer vernetzt und immer wieder trifft und Dinge bespricht. Ja, wie könnte man denn, sagen wir mal, die Wirkmächtigkeit des Schatzmeisterclubs erhöhen oder verbessern? Ja, ich weiß, manchmal hat er nicht so den guten Ruf, habe ich immer das Gefühl, wenn man so in der Basis, ach, die vom Schatzmeisterclub, was haben sie da wieder gemacht oder so, oder was hatten sie da wieder vor? Das ist, glaube ich, immer sowieso schwierig, weil ich merke schon immer, wenn man Verwaltungsdinge bespricht, egal ob das jetzt in der Vorstandsrunde ist oder in der Vorstandssitzung oder so, da trifften die Leute immer ein bisschen ab. Das ist so ein bisschen das langweiligere Thema, was aber auch einfach wichtig ist, weil so ohne Benzin läuft der Motor halt nicht. Und das ist ja unser Benzin sozusagen. Und zum Beweis, dass du nicht nur mit Geld umgehen kannst und quasi prädestiniert möglicherweise bist dadurch, was sind die Gründe für die Niederlage bei der Bundestagswahl? Die Gründe für die Niederlage. Entschuldigung, für das Ergebnis, sagen wir es mal lieber so. Niederlage klingt nicht gut, streichen wir aus dem Protokoll. Für das Ergebnis. Das Ergebnis, die Gründe. Was ich mir für mich jetzt noch überlegt habe die letzten Tage, wir machen zwar immer Umfragen, Lime-Survey oder, weiß ich nicht, Diskurs oder sonst irgendwie. Ich habe mir schon gedacht, heute oder ja, die Tage, vielleicht sollte man einfach mal anonym auf die Straße gehen, die Jugendlichen fragen oder Leute fragen, was erwartet ihr euch von der Politik? Wir haben so viele tolle Themen. Da ist, weil meine Tochter hat neulich auch jetzt, sie war zu Besuch bei mir und hat sie auch gesagt, sie weiß jetzt auch nicht, die Piratenpartei, sie findet uns zwar auch toll irgendwie, aber sie weiß jetzt eigentlich nicht, warum sie uns wählen soll. Und ich glaube, wir müssen einfach aus uns rausgehen, aus unserer Gruppe oder Filterblase oder wie man das auch immer nennt und einfach mal die Leute draußen fragen, vielleicht auch anonym oder so, sich nicht als Pirat gleich outen am Infostand oder so, wenn wir, da gehen sowieso bloß die Leute zu einem hin, die sich interessieren, sondern wir müssen die anderen Leute fragen, einfach auf die zugehen. Tolle, vielen Dank erstmal soweit. Wir kommen dann im nächsten Block, denke ich mal, auch nochmal auf jede Menge mehr politische Themen. Der S-Cup, das Stichwort ist gerade, ach, oder nicht das Stichwort, sind so viele Stichworte schon gefallen. Fangen wir beim letzten an. Wann war denn dein letzter Infostand? Das ist relativ lange her. Das war, glaube ich, im Wahlkampf 2013. Ich habe mich jetzt im letzten Wahlkampf sehr stark zurückgehalten, muss ich sagen. Hatte auch extrem wenig Zeit. Und daher ist da nicht viel passiert. Gut, aber das nächste Stichwort, das geistert ja hier nun mittlerweile auch schon herum wie ein Zombie-Beo. Da bist du sogar der Bundesbeauftragte dafür. Ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, das heißt, du bist quasi verantwortlich dafür, dass der nie gekommen ist. Aber wenn man mir von mehreren Bundesvorständen, mehreren Bufos, mehreren 1V quasi verspricht, innerhalb der nächsten 100 Tage haben wir den Beo, dann würde ich als Laie immer daraus schließen, bei 100 Tagen, dann ist das Ding im Prinzip fertig, muss nur noch ausprobiert werden. Wir haben quasi RC1 oder RC2 mittlerweile schon, aber eigentlich steht's und es müssen nur noch Kleinigkeiten gefixt werden. Oder hatte das überhaupt gar keinen Wahrheitsgehalt? Ja, die komplette Geschichte des BIOS zu erzählen, das würde natürlich viel zu lange dauern, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass es keinen durchgehenden Weg gab von 2013 bis 2017. Da sind so viele Dinge passiert, die die Entwicklung verzögert haben. Da sind Sachen in die falsche Richtung entwickelt worden, da ist echt viel schief gegangen. Gerade diese Geschichte mit den 100 Tagen, die hat uns ganz schön zurückgeworfen. Das war nämlich damals auch so, wir wussten, dass wir die Software in der Zeit nicht in einen Zustand bringen können, in der wir sie wirklich produktiv einsetzen können. Man hätte sie zwar fertig schreiben können, aber man muss ja auch testen und man muss das datenschutzrechtlich abnehmen lassen und da ist viel Arbeit dahinter, auch wenn die Software schon fertig ist oder funktioniert. Fertig ist ja bei Software sowieso ein schwieriger Begriff. Und natürlich war mit dieser Forderung der 100 Tage klar, dass wir eigentlich nur die Möglichkeit haben, den BIO offline zu machen. Also wir mussten uns überlegen, machen wir das per Post oder per Urne. Urne hätte auch viel Aufwand bedeutet für die Organisation und da hätte man auch vor Ort viel Personal gebraucht. Daher blieb uns dann eigentlich nur die Wahl, diesen Postbasisentscheid voranzutreiben. Und die Vorbereitung dieses Postbasisentscheids hat dann eben sehr viel Zeit gefressen. Wir haben uns hingesetzt und haben Wiki-Arguments notdürftig quasi zu einem Bio-Portal umgebaut, das dann so die grundlegende Funktion hat, um Anträge einreichen und diskutieren zu können. Das hat extrem viel Zeit gefressen, da die Software leider nicht so wirklich gut erweiterbar war und wir haben da sehr viel Zeit reingesteckt und sehr viel geflucht dabei. Und naja, dann wurde das Ganze ja durchs Bundesschiedsgericht erstmal beendet und dann haben wir sehr viel Zeit in den Sand gesetzt. Das war natürlich auch für die Motivation dann nicht wirklich gut und das hat das Ganze dann noch weiter verzögert. Gut, aber auf einer Skala von 0 bis 100. So, und wenn ich sage, in 100 Tagen Bio, dann würde ich nochmal als Laie sagen, okay, dann stehen wir jetzt mindestens bei 95, weil so lange kann es nicht mehr dauern. Jetzt streichen wir das alles mal wieder, weil das hat uns dann, die Ankündigung allein hat uns zurückgeworfen, wie du gerade sagtest. Nochmal die Skala von 0 bis 100. Wo stehen wir? 50? 70? Ja, was wäre jetzt 100% für dich? Das 100% wäre, morgen haben wir den Bio. Also ein funktionseinsatzfähiges, brauchbares, ergebnisproduzierendes Tool. Ja, 100%, das ist eine schwierige Sache. Im Prinzip könnte man es jetzt ja auch schon benutzen, ja, mit etwas manueller Arbeit. Ja. Das will schon gehen. Und wir haben Software, um sich irgendwo anzumelden. Wir haben Discord als Diskussionsplattform. Man bräuchte vielleicht noch ein kleines Abstimmungstool, das könnte man auch sehr schnell bauen. Das geht schon, ja. Aber das muss ja auch ein bisschen, ich sag mal, das könnten wir tatsächlich machen, ja. Da müssen wir uns dann auch überlegen, dann im Bufo, ob wir vielleicht mit so einer halbfertigen Lösung an den Start gehen oder ob wir dann noch ein bisschen weiterentwickeln und dann schon mit einer schöneren Lösung an den Start gehen. Wir haben natürlich auch in der Projektgruppe Basis sehr viel diskutiert, sollen wir vielleicht erstmal irgendwie eine schnelle Lösung produzieren oder sollen wir uns erstmal hinsetzen und uns die Schnittstellen überlegen und ein gutes Konzept ausarbeiten? Wir haben uns dann eher für die langsame Variante entschieden. Ja, was denn jetzt? Halb fertig oder einsatzbereit morgen? Ich komme immer noch nicht dahinter. Ja, Frage ist, in welchem Zustand? Ja. Also realistischerweise würde ich sagen, wir müssen noch dieses Antragsportal weiterentwickeln. Das wäre auf jeden Fall extrem hilfreich. Das kann man so auch irgendwie manuell hinkriegen mit Wiki oder sowas. Aber dieses Antragsportal, das bräuchte man definitiv. Und dieses Abstimmungstool am Schluss, da gibt es zwar eins, aber das passt jetzt nicht ganz zur Bundessatzung. Ja. Und es gibt auch noch eins, das ist halb fertig. Da habe ich jetzt, wie gesagt, aktuell keinen Kontakt zum Entwickler. Deswegen kann ich da jetzt auch nicht allzu viel dazu sagen. Aber ich habe mal so geschätzt, ganz grob, Entwicklungsaufwand, also nur Entwicklungsaufwand, da werden wir bei vielleicht 300 Stunden, damit das noch einigermaßen schön wird, würde ich sagen. Ich glaube, das kann man auch mal festhalten, 300 Stunden. Und ich sehe am Saalmikrofon, Mensch, der Ride of Parley, was machst du am Saalmikrofon? Ja, das mit Aufmerksamkeit. Ich hätte nochmal direkt eine Nachfrage. Es scheint ja doch einen Antrag zu geben, einen sonstigen Antrag zum BPT, sich nochmal intensiver mit Liquid Feedback, ich glaube Brückentechnologie war da der Begriff, zu beschäftigen. Wie ist denn da deine Einschätzung? Da Energie rein, in die Bioenergie rein? Also ich halte davon nicht allzu viel, weil, wie gesagt, wir können Teile von Bio schon zum Einsatz bringen. Also wir können mit Diskurs diskutieren, wir können auch in Diskurs kleine Umfragen, also quasi Abstimmungen machen, das würde auch gehen. Ich sehe da jetzt wirklich aktuell nicht mehr die Notwendigkeit. Und wir haben ja auch gesehen, wie gut das funktioniert hat in den letzten Jahren. Ich meine, die Beteiligung ist quasi eingeschlafen in Liquid Feedback. Dann gab es auch lange Zeit oder seit Jahren kaum oder keine Administratoren mehr dafür. Da wurden Leute gesucht, Beauftragte, da ist auch nichts passiert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwas bringt, da noch Zeit reinzustecken. Ich meine, die Leute, die jetzt dann Zeit in Liquid Feedback stecken würden, warum helfen die uns nicht beim Bio? Das ist halt auch die interessante Frage. Die zu beantworten wäre ja dann unter Umständen mit Aufgabe deines Amtes als General oder vielmehr stellvertretender Generalsekretär. Gut, ich würde jetzt mal aufhören wollen, dich zu quälen und weiter zu löchern, was den Bio angeht und stattdessen mit der Piratenlili sprechen wollen. Aber gern doch. Ja, Piratenlili oder Lili. Zwei Slogans hätte ich fast gesagt. Zwei Merksätze, die mir besonders hier haften geblieben sind. Einmal mehr Sex in der Politik und sei kein Arsch. Ja, ist doch beides okay, oder? Ja, weiß ich nicht. Erzähl mal. Zeig mir jemanden, der da nicht zustimmt. So, und was war das andere? Drei Dinge, mit denen man die Partei retten kann. Sex, Schokolade und Katzenbabys. Ja, klappt auf Twitter zumindest immer ganz gut. Aber mit der Rettung war es noch nicht so richtig, ne? Nee, also ich hoffe natürlich immer, dass, sage ich jetzt mal, unsere Partei noch alle die Humorvollen beinhaltet, die zumindest, sagen wir mal, immer ein Augenzwinkern mitlesen, wenn es mitgemeint ist. Aber ja, mehr Sex in die Politik ist wahnsinnig lustig. Habe ich nur an einer einzigen Stelle mal verwendet. Aber aus irgendeinem Grund ist dieser Satz seit 2014 rumgetingelt und sogar bis zur CDU gekommen. Bei uns hier vor Ort war wirklich sehr lustig. Also da kann man dann mal sowas wie viral gehen, direkt live beobachten. War eigentlich und ist nach wie vor so gemeint, dass ich denke, Politik soll Spaß machen und muss Spaß machen, damit es mehr Leute interessiert. Also mehr als die Leute, die, sage ich jetzt mal, eher so ein bisschen, naja, in meiner Freizeit rechne ich alte Steuererklärungen nach, Typen sind. Das ist ja oftmals so in der Politik, dass man die dort eher findet. Aber bei uns Piraten fand ich immer gut, dass das eben nicht so war, sondern dass es die Bandbreite an Menschen interessiert hat. Leute, die ein bisschen schräg waren, aus irgendeiner Ecke kamen, ein besonderes Hobby hatten oder was auch immer. Also das, was eigentlich auch die Presse bei uns am Anfang sehr geliebt hat einfach. Und dieses Messex in die Politik ist, glaube ich, so aus diesem Gedanken entstanden, dass man die eigentlichen Vorgänge in der Politik, glaube ich, sehr gut erklären kann, wenn man halt ein bisschen Glitzer drauf streut, sage ich jetzt mal. Also die ein bisschen unjust. Ich kann es schlecht sagen, aber ich denke, die anderen wissen durchaus, was gemeint ist. Ja, du sagtest gerade bei uns in Leipzig, bei uns vor Ort, du bist auch selber im Stadtrat in Leipzig, ich glaube, wie viel, 10. größte Stadt oder so in Deutschland. Das ist ja, das ist ja schon mal eine Nummer, ja, und keine kleine zumindest mal. Und damit bist du dann, glaube ich, auch, ja, ich sag einfach mal ganz brutal, die einzige, sofern ich mich erinnern kann, man verbessere mich bitte sofort, wenn das nicht den Tatsachen entsprechen sollte. Ich glaube, die einzige oder wär's damit die einzige Bundesvorständin, die selber auch aktiv ein Mandat, also aktiv in der Politik, quasi in einem Parlament unterwegs ist. Wäre das nicht eigentlich vernünftig für alle? Dass alle Bundesvorstände ein Mandat haben, ich weiß nicht. Weiß nicht, ob das jeder möchte. Ja, oder nicht. Oder nicht halt. Anders gefragt. Ja. Machen wir es konkreter. Trennung von Amt und Mandat. Ja, nicht Trennung von Amt und Mandat. Die Frage ist ja, also Trennung von Amt und Mandat hatten wir ja bisher. So, und das hat ja offensichtlich nicht funktioniert. Zumindest mal, wenn ich das in Zusammenhang setze mit den Ergebnissen. Ist es dann nicht vielleicht sinnvoller, wenn auch Bundesvorstände über das bisherige Maß hinausgehende Verständnis von Politik haben? Nämlich, dass man selber Anträge in einem Parlament verteidigen muss, dass man selber argumentieren muss und dass man selber quasi seinen Standpunkt auch gegen, ich sag mal, abweichende politische Meinungen vertreten muss. Also erstens glaube ich nicht, dass das für jeden tatsächlich was wäre, und ich glaube tatsächlich, dass sich die Arbeit in dem Vorstand einer Partei, egal jetzt auf welcher Gliederungsebene, doch sehr von einer Mandatsarbeit unterscheidet. Sicherlich gibt es Schnittpunkte, das will ich gar nicht sagen, aber wir sind ja alle in dieser Partei, weil wir politische Menschen in irgendeiner Art und Weise sind. Ich könnte mir von den bisherigen Bundesvorständen sicherlich viele durchaus mit einem Mandat vorstellen. Ich gehe davon aus, dass vielleicht bei der einen oder anderen künftigen Kommunalwahl das auch so wäre, dass die ein Mandat dann bekommen. Andererseits möchte ich weder unsere Generalsekretäre noch unsere Schatzmeister irgendwie dazu quasi prügeln, ein Mandat anzunehmen, weil wiederum glaube ich, da braucht man, also in der Schatzmeisterei braucht man wiederum ganz andere Begabungen. Deswegen glaube ich, gehöre ich zu den Leuten, was Dorle vorhin angesprochen hatte, die immer so ein ganz kleines bisschen Probleme damit haben, Reisekostenabrechnung auszufüllen. Und ich freue mich da schon auf die angebotene Hilfe, wenn ich sie denn in Anspruch nehmen könnte. Von der Sache her, also ich denke, jeder hat einfach seine Stärken, die es gilt auszubauen, statt versuchen, irgendwie die Schwächen in irgendeiner Art und Weise auszumerzen. Also Amt und Mandat, glaube ich, kann man trennen, beziehungsweise man kann auch beides haben, je nachdem, wie man möchte. Also da würde ich jetzt fast keinen Zusammenhang sehen. Ich bin gerade verbessert worden, nämlich tatsächlich der amtierende stellvertretende Poll-GF hat ein Mandat in Bremen. Siehste, hervorragend. Wusste ich nicht, wieder was gelernt. Hervorragend. Dann nehme ich das zurück, was ich vorhin gesagt habe. Dann sage ich eine der wenigen. Ein Mandat wäre nicht unbedingt notwendig für Schatzmeister, aber was wären denn die Eigenschaften für einen Poll-GF? Welche sind denn davon nötig? Also ich habe es in meiner ganz Quickie-Kurzvorstellung im Wiki geschrieben, so ausgebildetes Showgirl. Und ich glaube tatsächlich, dass das zumindest die aktuelle Anforderung ist, die wir ein bisschen brauchen. Ich mache mal ein Beispiel. Also damals, als Marina unsere politische Geschäftsführerin war, sage ich jetzt mal, hat sich, weil sie eben durchaus diese Qualitäten hatte, durchaus sehr viel um sie gedreht, und natürlich war es dann auch für die Presse interessant, und sage ich jetzt mal, wenn jemand halbwegs gut auf einem Bild aussieht, das ist klar, und mir ist auch bewusst einfach, weil ich wie gesagt aus der Branche grob gesagt komme, wie man, sage ich jetzt mal, kameratechnisch Sachen gut inszeniert oder sowas in der Richtung. Da habe ich durchaus einen Blick für und versucht auch darauf zu gucken. Von daher, ich glaube, das brauchen wir erstmal für die nächste Zeit, um uns auch wieder bei der Presse interessant zu machen. Nicht nur bei denen, aber das sind nun mal Mittler, die wir einfach nicht aus dem Blick verlieren sollten. Also von daher, das ist eine Qualität, die vielleicht ein PolGF mitbringen sollte. Ein gewisses Faible für Struktur und Organisation, denke ich auch, weil, wie das schon angesprochen ist, wir müssen unsere politische Arbeit ein bisschen zielgerichteter organisieren. Ist es nicht so, dass gar keine läuft? Das will ich gar nicht sagen. Es gibt AGs, die immer noch arbeiten, die gut arbeiten, die auch Ergebnisse liefern, die sich regelmäßig im Mumble treffen und Sitzungen abhalten. Die werden nur nicht mehr wahrgenommen. Also das ist auch, sehe ich als Aufgabe eines PolGF, dass er einfach das erstens sichtbarer macht und zweitens da auch Vernetzung fördert, beziehungsweise auch Debatten. Vielleicht kann man auch, Entschuldigung, Ich habe Push to Talk, also wann immer ihr mich nicht hört, dann bin ich einfach mit dem Finger nicht mehr auf der Taste, Entschuldigung. Mit einer gezielten Frage kann man vielleicht auch die ein oder andere AG tatsächlich wieder aus dem Dornröschenschlaf erwecken. Was mir aber auch ganz wichtig ist, es gab mal eine Zeit, in der die AGs sehr ideologisch gearbeitet haben. Also so nach dem Motto, wir sind jetzt die AG, ich mach's mal an einem total unkontroversen Thema fest. Wir sind die AG Drogenpolitik und wir sind die AG Drogen und wir sind die AG Recht auf Rausch. Also jetzt so als Beispiel, die gab's nie, weiß ich. Eben weil sich alle drei dann irgendwie nicht grün waren. Und das ist einfach was, was ich vermeiden möchte. Ich möchte die Leute zusammenbringen, die inhaltlich arbeiten wollen. Die müssen nicht mit jedem zusammenarbeiten, aber diese ganze Aufdröselung, dieses Klein-Klein und der arbeitet nicht mit dem und den will ich jetzt nicht sprechen und so. Das bringt uns ja nicht weiter. Wir sind alles erwachsene Menschen und wir können uns, glaube ich, für die politische Arbeit einfach am Schlüppergummi reißen und dann wird das auch schon laufen. Also wie gesagt, die Strukturierung und daraus eben sich auch ergebend eventuelle Themenbeauftragung, das soll alles ein bisschen ein Guss sein, weil ich auch glaube, dass es ressourcenschonender ist und das ist ja mehrfach jetzt schon zur Sprache gekommen, dass wir ganz, ganz dringend unsere noch vorhandenen Ressourcen schonen müssen, sowohl die Arbeitskraft als auch das Geld. Die Sammy am Saalmikrofon. Oh, das ist lieb, danke, ja. Mir ist nur eins aufgefallen, Lilly, beziehungsweise Ute Elisabeth. Die Kombination von Mandat, und ich habe ja selbst eins, mit einem anspruchsvollen Job im Bundesvorstand kann ich mir aus einem ganz einfachen Grund nicht vorstellen. Ich habe da einen beinahe Fulltime-Job. Wir sind nur zu dritt in einer Fraktion, die ich gerade auch im Moment leite. Und da müssen Anträge geschrieben werden, da muss eine ganze Menge organisiert werden. Da sind dauernd die Sitzungen und es sind mehr als in einer großen Fraktion, weil man natürlich auch in sehr viel mehr einzelne Ausschüsse gehen muss. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du das schaffst. Das ist schade, dass mir das nicht zugetraut wird. Ich habe mir das sehr gut überlegt. Ist ja vielleicht bekannt, dass ich schon mal Astrid zurückgezogen hat, überlegt hatte zum PolGF, oder ich glaube, es war der stellvertretende PolGF, auf jeden Fall fehlten Kandidaten, zu kandidieren. Da hatte ich mir das schon mal überlegt. Irgendwie will meine Taste nicht. Ich habe das jetzt so für mich durchgerechnet, so wie ich das mitbekommen habe, wie die Arbeit im BUFO ist, beziehungsweise auch wie die Möglichkeiten bestehen, sage ich jetzt mal, Sachen etwas zu straffen, zusammenzulegen. Unsere Sitzungen sind meistens per Mumble, das ist also überhaupt nicht das Problem, das sage ich jetzt mal, da muss ich nicht zu Hause sein, da kann ich genauso gut in unserer Fraktionsgeschäftsstelle im Rathaus sitzen, die ja zu Zeiten, wo wir Mumble nicht mehr besetzt ist, von daher ist das nicht das Problem. Ansonsten habe ich das sehr, sehr große Glück, selbstständig zu arbeiten, mir da also auch sehr, sehr viel einteilen zu können. Sonst hätte ich das mit dem Mandat auch gar nicht hingekriegt. Von der Sache her, also ich gehe davon aus, das meiste, was wir an Piratensachen haben, ist ja extra für Leute ausgelegt, die vielleicht nicht von 9 bis 17 arbeiten, beziehungsweise die halt zu unterschiedlichen Zeiten Zeit haben, sei es Mails lesen oder sonst was. Also meine ganze Piratenarbeit, die ich seit 2009 mache, habe ich bisher immer in irgendeiner Art und Weise unterbekommen. Ich sage nicht, dass ich von 100 Aufgaben nicht auch mal zwei nicht klappen werden, um Gottes Willen. Gehe aber davon aus, wenn man ein WUFO-Team hat, dass sich das auch irgendwie reinteilt. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich das Glück hätte, wie die anderen Bundesvorstände vor mir auch, dass es Leute gibt, die mir das ein oder andere abnehmen. Das ist klar, dass es irgendwie eine Art kleines Kompetenz- und Unterstützungsteam braucht. Also da hast du völlig recht. Ja, danke, Lilly. Das Problem war auch nicht, dass ich es dir nicht zutraue, dass du was schaffst, was du schaffen willst, sondern ich bedachte eigentlich mehr deinen Gesundheitszustand. Das war es auch eigentlich. Dankeschön. Danke für die Frage. Danke für die spontane Antwort, Lilly. Ich hätte auch noch eine Frage, und zwar der Bastian hat ja vorhin schon gesagt, ja, ein PolGF oder die Aufgabenverteilung sieht er so, dass die Abteilung Attacke beim PolGF liegt. Jetzt sagst du, ja, du bist eher Showgirl und eher Blink-Blink. Ja, wie denn jetzt? Du, das eine schließt das andere nicht aus. Also da kann mein Stadtrat durchaus ein Lied von singen. Erst gerade gestern wieder. Ich sag mal, dass ich Abteilung Attacke ganz gut kann, hat vielleicht die ganze Aktion, die wir hier vor Ort geschoben haben, zum Katholikentag gezeigt, keine Millionen. Das hat es in die Bundespresse breit geschafft. Man hat mir sogar erzählt, dass irgendwie amerikanische Medien darüber berichtet haben. Leider habe ich nie im Leben diesen Bericht wiedergefunden, und ich könnte immer noch jemanden erschlagen, dass das nicht gleich abgespeichert hat. Aber ich sag mal, das hat durchaus gezeigt, dass ich das mit der Abteilung Attacke ganz gut kann. Und du kannst ja auch nicht Attacke fahren, wenn du nicht ein bisschen jemand für die erste Reihe bist. Das bin ich, das weiß ich. Das liegt mir auch, also das muss einem ja auch liegen, sonst hätte man da durchaus Probleme mit, glaube ich. Und von der Sache her ist das eigentlich eine ganz gute Verbindung. Deswegen kandidiere ich auch direkt für ein PolGF und, sage ich jetzt mal, nicht breit gefächert an. Lilly, vielen Dank. Ich würde jetzt gerne zu Petra übergehen wollen. Petra, was macht dein Mikro? Ja, geht, kein Problem. Ja, wunderbar, dann haben wir es doch. Du kandidierst für den stellvertretenden Gensig, bist selber auch in der SG-Mitgliederverwaltung. Ja, genau, richtig. Jo, und da gibt es ja auch einen Antrag für den BPT, gerade was die Mitgliederverwaltung oder vielmehr die Zukunft der Mitgliederverwaltung angeht. Ich gehe davon aus, dass du den Satzungsänderungsantrag 12 meinst, ne? So ist das. Okay, alles klar. Da würde ich sagen, dass wir das Ende der SG mitmachen im Zentrum. Also, das scheint doch nicht so richtig gut zu funktionieren mit dem Mikro. Ich hoffe, das geht jetzt. Also, was ich sagen wollte, ich denke, dieser Satzungsänderungsantrag würde dazu führen, eben die SG-Mitglieder zu zerstören oder ihr eben Ende zu bereiten, weil wir eben in Teilen, soweit es eben möglich und auch wichtig ist, eben die zentrale Mitgliederverwaltung machen. Und ich ganz persönlich finde eben auch, ich unterstütze eben auch Landesverbände, wo der Landesgensek vielleicht gerade mal nicht kann. Und das wäre mir dann durch diesen Satzungsänderungsantrag auch unmöglich, was ich sehr, sehr schade finden würde. Und ich würde sagen, lehnt den ab. Oder ich habe auch gehört, dass er zurückgezogen wurde. Aber wenn er irgendwie auftreten sollte, möchte ich darum bitten, ihn abzulehnen, weil ich würde sagen, er macht keinen Sinn, weil wir brauchen die SG-Mitglieder einfach als Grundlage in dieser Partei. Ja, und in der Tat, er ist zurückgezogen worden. Ich weiß nicht, ob Alkadis das nur mitteilen wollte am Saalmikro, es scheint so. Dann ist diese Info kurzhand an mir vorbeigegangen, aber gut, dass wir das auch richtig gestellt haben. Nichtsdestotrotz, Petra, ist das nicht merkwürdig? Also es gab ja auch eine riesen Debatte auf Diskurs darüber, nicht nur dort. Es gab auch eine Debatte über diesen Satzungsänderungsantrag insgesamt in der Partei. Ist das nicht merkwürdig, dass man den Eindruck hat, dass über diese formalen Dinge viel mehr diskutiert und viel mehr, sagen wir mal, mit wesentlich mehr Werf diskutiert wird als über politische Dinge? Ja, das sehe ich genauso. Fällt mir auch jedes Mal wieder auf und wundere ich mich auch jedes Mal drüber. Ich halte es nicht für notwendig. Also mir sträuben sich da auf die Haare. Ich weiß nicht, wieso es so ist, weil wir eine Partei sind. Ich würde mir wünschen, es würde viel, viel mehr Politik gemacht werden, weil es einfach auch viel spannender ist. Und ich fühle mich als Verwaltungspirat, ich kann das, mir liegt das. Ich habe mir das von Lilly eben alles angehört, hatte auch das Gefühl, hey, sie ist ein Mensch, sie kann gut nach außen gehen, dann mach das. Also es ist nicht nötig, immer mehr Zeit und Nerven in die Verwaltung zu stecken, sondern wir sind eine Partei. Also da würde ich mir auch wünschen, dass da viel, viel mehr Leute nach außen gehen, Politik machen, weil das ist das, was wir als Partei eigentlich mal wollten und ich hoffe immer noch wollten. Und was wirklich auch das Spannende ist, also die Verwaltung ist eben was Notwendiges, aber es ist nicht das Interessante. Und ich möchte das einfach gerne machen, weil mir liegt das einfach. Und mir liegt das nicht so auf der Bühne zu stehen, Aber wer das gerne will, der soll das einfach auch machen. Du warst früher in der freien Jugendumweltbewegung eine, wie du selber sagst, anarchistische Bewegung mit Konsensprinzip. Ja, genau, das ist richtig. Das basiert auf dem Konsensprinzip. Hab auch auf einer Wiki-Seite da noch ein bisschen was zu geschrieben. Hab auch in Dänemark auf Svanholm-Guss gewohnt. Das ist eben basiert auch alles auf dem Konsensprinzip. Und die Frage war wohl, ob ich aus dem Hintergrund irgendwie die Piraten nach links radikalisieren möchte. Nein, das habe ich nie getan. Ich ganz bestimmt auch nicht. Und zu dem Konsensprinzip habe ich auf der Wiki-Seite auch noch ein bisschen mehr geschrieben. Ich bin der Meinung, das ist eine Sache, die könnte funktionieren und funktioniert auch in sehr kleinem Rahmen, wie zum Beispiel auf Svanholm mit 200 Einwohnerinnen, aber die Menschen wohnen, arbeiten da auch zusammen. Und ich würde das niemals in die Piraten einbringen wollen in der Form, weil das, ich halte es für eine Utopie, die im kleinen Rahmen, wie gesagt, funktioniert. Und die Piraten sind eine Partei und wir agieren, wenn die Mandatsträger in Landtagen und in kommunalen Parlamenten agieren im parlamentarischen System, wo natürlich abgestimmt wird und in dem es auch kein Konsensprinzip gibt. Also wer da Angst hat, dass ich das irgendwie unterwandern würde, nein, ganz bestimmt. Du bist zusätzlich auch noch Mitglied in der Partei. Ja, richtig. Ich bin wie bei der Partei auch noch Mitglied und war da niemals aktiv und finde das eigentlich alles ziemlich spannend, irgendwie mit der Bundespräsidentenkandidatur und da diese Aktion ja, mit dem Vater von Martin Sonneborn zusammen. Aber ich denke, eine Zusammenarbeit wird es da nie geben, weil die Partei wird es einfach nie nötig haben, weil sie einfach im Grunde genommen nichts will. Ich fand das nur noch immer spannend. Ich habe mir immer früher eher als Kind oder als Jugendliche irgendwie Journalisten irgendwie in die Politik gewünscht und das ist für mich so ein bisschen so ähnlich. Und deswegen fand ich die Idee einfach immer irgendwie sehr schön und auch irgendwie cool, den Mitgliedsbeitrag von 10 Euro zu bezahlen, aber mehr ist es nicht für mich. Ja, ich frage trotzdem mal, also es gibt ja durchaus auch mittlerweile oder es wird mittlerweile auch diskutiert, aber es wird alles diskutiert, auch ursprüngliche Überzeugungen, für die wir mal standen, so zum Beispiel auch eine Doppelmitgliedschaft, gegen die wir bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen nichts haben. Und nichtsdestotrotz wird diskutiert, ob das überhaupt sinnvoll ist. Nicht zuletzt in Bezug auf, sagen wir mal, die Aufteilung der Überzeugungen oder die Aufteilung der Aktivitäten. Gesetztenfalls würde diese Doppelmitgliedschaftsmöglichkeit gestrichen werden. Dann würdest du ja im Prinzip vor der Wahl stehen, Partei oder Piraten. Ich würde das grundsätzlich sehr schade finden, weil uns das so offen macht, einfach auch, manche sagen vielleicht zu offen, aber es gibt da ja gar nicht so viele Möglichkeiten, eben weil das fast keine andere Partei außer die Piraten anbieten. Also ich würde mich auf jeden Fall für die Piraten entscheiden, weil ich habe auch sonst keine Verbindung dazu, weil ich einfach nur Mitglied bin und nie aktiv war. Gut, Petra, vielen Dank. Der Michael hat sich gerade so lange ausgeruht, jetzt ist er dran. Michael, bitte. Ja, danke schön. Wir machen es jetzt nicht wieder stur von unten nach oben. Wir lassen uns was Neues einfallen und gehen, sagen wir mal, nach der Gewichtigkeit der Ämter. Bastian, dann die Frage zunächst an dich. So die drei größten Probleme, Fehler, Missstände der Piratenpartei und was willst du dagegen tun? Oh, nette Frage, aber immer wieder gern gestellt, die Fehler. Piratenpartei ist keine Datenschutzpartei. Sie achtet Datenschutz überhaupt nicht. Die Piratenpartei hat flächendeckend, ich nehme mal einige Landesverbände aus, geschafft, die Teilhabe weitgehend abzuschaffen. Und die Piratenpartei benutzt nach wie vor verwaltungstechnische Mittel, um Leute auszugrenzen. Das muss sofort aufhören. Und ich habe gerade wieder mit Erstaunen gehört, dass die SG-Mitglieder da eigentlich nur gute Dinge tut. Ist, glaube ich, denen auch ganz klar. Nur sie blendet manchmal aus, dass dann auch noch irgendwo Menschen sind, die das anders sehen. Und wir sind ja gerade auch in meinem Stadtverband sehr gebeutelt mit diesen ganzen kleinen Details. Und das muss aufhören. Und vorhin sagte jemand, hey, wir müssen Politik machen. Natürlich, aber wir können nur dann Politik machen, wenn wir zunächst mal nach innen adressieren, dass wir gemeinsam machen, was wollen. dass wir gemeinsam vorgehen und dass wir gemeinsam eine Plattform haben. Das haben wir auch geschafft, dass das nicht mehr ist. Insofern sind das die, aus meiner Sicht, die größten Fails. Das andere kann man mühselig jetzt wieder aufbauen. Jemand hat ja schon von einem Trümmerhaufen oder ganz, ganz vielen Baustellen geredet. Das sehe ich auch so. Aber ich behaupte mal, wenn man sich jetzt ein bisschen zusammenreißt als Vorstand, kann man das zumindest auf einen guten Weg bringen, dass das erkennbar ist, dass sich tatsächlich was ändert. Verwaltung, die Mitglieder ausgrenzt oder wie du es gerade formuliert hast, das musst du, glaube ich, noch mal ein bisschen erklären. Das wird schätzungsweise die Hälfte der Zuhörer jetzt erstmal so nicht nachvollziehen können. Ja, das sind immer so ein bisschen, nee, sind gar nicht interner, aber wenn man sich dann gegen wehrt, dass ein Mitglied vom Landesverband A zum Landesverband B nicht wechseln kann, weil da irgendwie interne Animositäten da sind, finde ich das schon ein starkes Stück. Wenn dann auch der eigene Landesvorstand dann nicht gehört wird, dann ist es auch ein starkes Stück. Das muss aufhören. Das mag sich kumulieren in gewissen Teilbereichen. Es mag sein, dass es woanders hervorragend funktioniert. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich habe da keinen Einblick drin. Und sollte ich Einblick wollen, kriege ich den nicht. Insofern ist das halt schwierig. Wir könnten doch einfach mal das tun, was wir immer tun wollten. Sachen so einfach wie möglich gestalten und die Dinge einfach dann auch so einfach wie möglich abwickeln. So, wir haben hier mit am Zahlmikrofon eine kurze Frage, bitte. Ja, und zwar hast du, lieber Bastian, jetzt mittlerweile schon öfter davon gesprochen, dass in dieser Partei systematisch die Teilhabe abgeschaffen wurde. Jetzt würde ich von dir doch gerne mal hören, wie würdest du dir denn idealtypisch Parteiteilhabe oder politische Teilhabe bei uns vorstellen? Ich bin ja so ein sogenannter 2009er, also wo wir das alles so gemacht haben. Also jeder Stammtisch wurde gestreamt, irgendwie, manchmal sogar mit Kamera, aber meistens über Mumble. Alles war irgendwie nachvollziehbar. Du musstest nicht reisen. Das ist in Bundesländern, in denen ich zum Beispiel bin, ist Brandenburg, fünftgrößtes Bundesland, also mit einer überschaubaren Besiedlung sozusagen systemimmanent. Also wenn das nicht funktioniert mehr, du musst da mal entweder mit dem Auto 200 Kilometer fahren oder mit einem ÖPNV bist du 8 Stunden unterwegs. So, und das bricht zusammen. Und ich glaube, auch andere kleinere Landesverbände haben die ähnlichen Probleme, indem sie das irgendwie abgeschafft haben, schleichend. Du findest das dann nicht mehr. Wo ist denn das? Wann? Dann wird so kurzfristig angekündigt, dass auch derjenige, der möchte, gar nichts mehr mitbekommt. Und alles läuft irgendwie über Twitter. Twitter ist ein wunderbares Tool für Informationen, aber es ist ein sehr flüchtiges Tool. Das ist nicht nachhaltig. Ich müsste dann sozusagen 24/7 Twitter verfolgen, um alles mitzubekommen. Die Piratenpartei macht das da wunderbar. Und dann höre ich dann immer diese Antwort, ja, war doch auf Twitter oder steht im Wiki. Und all diese Dinge sind kein Teilhabe, sondern sind eigentlich eher nur Alibi-Funktionen. Und wir müssen dazu kommen, dass wir Leute mitnehmen und aktiv auf die Leute zugehen. Und das war eins unserer größten organisatorischen Fehls, die wir wirklich produziert haben, dass wir vergessen haben, unsere ganze Genese. Und das finde ich wirklich ziemlich bedauerlich. Ja. Ja, aber ganz kurz, Michael, wir müssen Leute mitnehmen. Das sind doch alles wunderbare Plattitüden. Du hast auch gesagt, wir haben die Pflicht, den politischen Diskurs zu führen. So, wir stehen bei 0,37 in der Bundestagswahl, wir stehen bei 0,2 in der Niedersachsenwahl. So, jetzt also, was ist mit dem politischen Diskurs? Oder hat es nur daran gelegen, dass wir keine Managementstrukturen im Vorstand oder in der Partei haben? Naja, Plattitüde ist es nicht unbedingt, aber wenn du das so auffasst, ich kann das akzeptieren. Dann sage ich 3 Euro fürs Phrasenschwein, also egal. Ja, ist in Ordnung, Christe, also ich bringe das mit. Klar, also die PolGFs oder der PolGF hat, glaube ich, erst vor 1,5 Jahren erkannt, das ist das Amt, nicht immer der Ausübende, dass es überhaupt AGs gibt, die man irgendwie tatsächlich mal befragen muss. Die AGs haben sich wirklich einen Wolf abgearbeitet, wurden immer negativ konnotiert, bis sie dann tatsächlich die Schnauze voll haben. Es gibt noch ein paar, die sehr, sehr fleißig sind, sehr gut arbeiten. Auf die muss ich zugehen. Das ist sozusagen ein Pflichtprogramm, was auch Lilly vorhin sagte. Also auf die muss ich zugehen. Das ist ein Pflichtprogramm. Ich muss denen tatsächlich den Rücken stärken. Und wenn es nur moralisch ist, wenn ich dann mal einfach bei einer Sitzung dabei bin. Und die anderen muss ich hinterfragen, warum passiert da nichts mehr? Was hat dazu geführt, dass ihr keinen Bock mehr habt? Und es ist entsetzlich schwierig, programmatisch innen zu arbeiten. Und das ist eben keine Plattitüde, dass ich auf die Leute zugehen muss. Und ich versuche es ja in verschiedenen Ebenen, das weiß man. Aber es ist eben der Bastian. Und der Bastian ist, der hat so eine eigene Aura. Wenn der auf einen zukommt und sagt, komm, mach mal mit, dann überlegt man dreimal, ob das gut ist für die eigene Politikkarriere. Ich wünschte mir das völlig anders. Ich wünsche mir, dass es eben nicht der Bastian ist, sondern die Mitstreiter von mir aus dem Bundesvorstand und übrigens auch im Team der jeweiligen Bundesvorstände. Jeder sollte bitte sein Team mitbringen. Ich glaube, dann löst sich so ein bisschen was auf. Und diese ganzen Tool-Diskussionen und so weiter, die gelaufen sind, wir haben Tools. Die sind seit vielen Jahren gut erprobt. Die können wir einfach anwenden. Wir müssen sie dann auch tatsächlich immer wieder in die Erinnerung bringen. Und gestern gab es einen Schlusssatz. Gestern gab es tatsächlich eine interessante Sitzung von unserem Landesvorstand. Hat sich jemand aufgeregt? Ja, warum erklärt man denn den Leuten nicht Mumble? Ja, weil ich noch nicht mal einlade mit dem Hinweis. Ja, wenn du nicht weißt, was Mumble ist, klick da drauf und da erklärt dir irgendein Erklärbär, was Mumble ist. Dann kannst du das installieren und so weiter. Das hat man alles vergessen. Und das kann man alles wiederbeleben, ohne großen Aufwand. Dankeschön. Wir machen das mit den drei Fragen jetzt mit den Polgifs oder den Kandidierenden für die Polgifs weiter, tun das aber ein bisschen modifizieren, dass sich auch die Antworten etwas unterscheiden. Ändertaste. Die drei größten Baustellen, Probleme, ich will jetzt nicht sagen Missstände, in unserem Programm, also Programm auf Bundesebene. Was müsste dort angepasst werden? Was müsste dort besser werden? Was müsste verändert werden? Ich finde unser Programm, so wie es momentan ist, schon sehr gut. Es ist gut durchmischt. Ich sehe da gar nicht so den großen Änderungsbedarf. Man müsste es halt an die aktuellen Geschehnisse anpassen, damit wir, wenn wir in Wahlkampf gehen, ein aktuelles Programm haben. Das ist das, was ich momentan am ehesten noch sehe. Wie gesagt, wir haben ein gutes Programm. Du sagtest vorhin, man müsste die Ausrichtung überdenken. Ja, nicht die Ausrichtung. Wir müssen gerade in Wahlkämpfen etwas taktischer und strategischer vorgehen. Wir müssen gucken, was ist gerade ein Thema, das die Leute bewegt, was ist gerade ein aktuelles Thema. Und dann müssen wir eben gucken, was ist unsere Meinung dazu. Haben wir da vielleicht sogar schon was? Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir zum Thema Asylpolitik beispielsweise nichts hätten. Wir haben da ein sehr gutes Programm dazu. Und es wäre deutlich sinnvoller gewesen, beispielsweise damit in Wahlkampf zu gehen, als mit Mutti muss nicht alles wissen. Du sprachst gerade von Strategie und Taktik. Wie grenzt du diese beiden Begriffe voneinander ab? Eine Strategie ist, dass ich mir überlege, wenn ich in so einen Wahlkampf gehe, mit welchen Themen möchte ich das machen, wo möchte ich ansetzen? Und die Strategie ist dann, sich zu überlegen, wie möchte ich das tun? Welche Mittel möchte ich dafür benutzen? Welche Motive möchte ich dafür benutzen? Möchte ich jetzt eher aggressiv auftreten? Möchte ich gesetzter auftreten? Möchte ich als der Wissende auftreten? Sowas würde ich dann eher in Richtung Strategie einsortieren. So, danke schön. Lilly, wo haben wir die drei großen Probleme, Baustellen, Herausforderungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Außendarstellung? Lilly, bin ich verstanden worden? Versteht mich überhaupt noch jemand? Ja. Ich nicht, aber ich höre dich. Also ich bin jetzt ganz kurz weg gewesen, aber bin jetzt wieder da. Irgendwas war mit dem Server nicht in Ordnung. Also okay. Falls ihr zwischendurch irgendwas von mir wolltet, dann habe ich es gerade nicht mitbekommen. Hier war gerade 3 Minuten stumm. Ich stelle die Frage nochmal und bin ja beruhigt, dass du wieder da bist und dass es nicht an meiner Technik gelegen hat. So. Nee, ich war dir höllisch beleidigt und habe dir den Rücken gekehrt. Nein, um Gottes Willen. So, nochmal die Frage. Was sind so die drei großen oder größten Herausforderungen, Probleme, Missstände im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und der Außendarstellung? Und was würdest du da ändern? Mein Plan ist, dass wir eine stringente Außendarstellung zuerst mal haben. Ich glaube, das ist, wenn das klappt, ist das schon mehr als genug. Da brauche ich gar nicht drei Sachen zu sagen. Das hat natürlich Unterpunkte. Das hat einmal die Punkte, dass wir die Journalisten und entsprechenden Medien passend bedienen. Inwiefern das im Hintergrund passiert, kann ich dadurch, dass die Pressearbeit ja auch über einige Tools läuft, nicht sehen. Ich gehe aber davon aus, dass natürlich nicht jeder Journalist jede Pressemitteilung kriegt, die gar nicht zu seinem Thema ist. Das müsste man gucken. Die zweite Sache ist, ich würde gerne wieder dafür sorgen, dass die Leute, die Pressearbeit gemacht haben, zusammenkommen können. Ich weiß, da gibt es auch Animositäten. Sollte geklärt sein, dass man das irgendwie aus dem Weg räumt. Ich hoffe, das geht. Ich hoffe, da würden sich die Leute auch entsprechend zusammennehmen, wenn es dort Klärungsbedarf gibt und sich an einen Tisch setzen, weil ich sage jetzt mal, jede Ebene von Pressearbeit, die wir hatten, waren gute Leute mit dabei. Die möchte ich zusammen als Power-Team haben, sage ich jetzt ganz klar. Ich hoffe, die machen mit. Okay, wir neigen uns dem Ende zu. Ich hoffe, die Kandidierenden für die Verwalterposten sind jetzt nicht tödlich beleidigt, wenn wir sie jetzt ein bisschen übergehen und noch auf die letzten Minuten, also gute Viertelstunde, das Saalmikrofon, ich will nicht sagen, aufmachen. Bernd, wirklich Pause oder wollen wir durchmachen, weil es ist irgendwie nur noch eine Viertelstunde? Also ich hätte kein Problem damit, auch 10 Minuten zu überziehen, so wie wir es beim letzten Mal gemacht haben. Es ist ja auch eine Person mehr dieses Mal dabei. Ich müsste mich dringend mit Frischwasser versorgen, vielleicht der eine oder andere mit einer Zigarette, also vielleicht kurze 3 Minuten und dann die Powerrunde und dann sagen wir bis 10 nach oder bis keine Fragen mehr da sind. Okay, dann machen wir das so. Also kurze Zigarettenpause. Dann hat der Bastian auch Zeit, Musik im Piratenradio einzuspielen. Wann treffen wir uns wieder? 52. 21.52 Uhr. Das ist ein Wort. Ja, das macht er gerade. Dankeschön für den Hinweis. Ich war schon vorbereitet. Sind dir da nicht schon längst alle Hörer weggelaufen, wenn du so lange unser Gelaber jetzt da hast? Naja, es ist halt so, ist der dem Format geschuldet, muss man wissen. Und nachher machen wir ja umso mehr Musik. Also danach gibt's Let's Go Live Show pur auf Pilots on Air. Wer möchte, kann gerne zuhören. Das war der Werbeblock.